Hallo, hier ist Günther Zapf. Ich glaube, ihr kennt mich alle. Kennt ihr aber auch Wrestling Replay natürlich, denn ihr hört ja rein. Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe. Das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Vor fast exakt einem Jahr, um genau zu sein, am 21. Juni 2012, habe ich das Projekt Wrestling Replay gegründet, welches aus meinem damaligen Wrestling Replay Blog entstand. Ich fing an mit knappen Analysen zu Raw, SmackDown und NXT auf meinem alten YouTube-Kanal. Kurz darauf stieß der Leon hinzu und war ein regelmäßiger Teil von Wrestling Replay. Er wurde schnell zu einem Teammitglied und wenige Zeit später wechselten wir auch auf unseren jetzigen YouTube-Kanal, nachdem wir kurzzeitig nur Ausgaben via Download-Links veröffentlicht haben. Wir stoppten die Analysen zu NXT und SmackDown und kümmerten uns um WWE Raw und TNA Impact. Zudem kamen auch noch Specials hinzu und der Mika kam als Teammitglied dazu und war lange Zeit an unserer Seite aktiv. Dann haben wir uns ausgebreitet in Facebook, Twitter, moonsault.de und. Dazu haben wir einige Partner gefunden und haben einige Gäste bei uns gehabt, die zum Großteil auch heute hier vertreten sind. Anfang 2013 haben wir unser eigenes kleines Projekt erschaffen, nämlich Sport Total, der Wrestling Replay Sport Talk, der monatlich einmal durch einen Download-Link verfügbar ist. Seit dem Anfang unserer Kooperation mit dem K-Fabe-Podcast führen wir zusammen mit ihnen des Öfteren Interviews mit Wrestlern und Menschen, die mit diesem Sport verbunden sind. In 6 Tagen werden wir ein Jahr alt am 21.06.2013 und einen Tag später führen wir unser erstes alleiniges Interview, nämlich mit Axel Dieter Junior. Wenige Wochen später dann auch noch mit VIP und Tommy Blue Eyes. Und jetzt feiern wir unsere 100. Ausgabe in Form eines Hörerspecials mit einigen Gästen und vielen verschiedenen Themen. Denn es ist Zeit für Wrestling Replay 100. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Der Countdown ist gezählt. Nun sind wir bei Ausgabe 100 angekommen. Wrestling Replay 100. Erstmal natürlich danke an Thumbtack Jack und Günther Zapf für das Einsprechen in unserem Intro. Jetzt ist es endlich soweit. Unser Hörerspecial. Wir sind dreistellig und bei mir ist natürlich heute der Mann, der immer mein Partner ist oder fast immer, sofern er Zeit hat, nämlich der Leon. Hallo! Ja, wunderschönen guten Tag, Kleisi. Ich habe mich wirklich schon sehr drauf gefreut. Schon die ganze Woche, schon den ganzen Countdown lang. Jetzt ist es endlich soweit. Und da habe ich mir natürlich die Ehre genommen und mir den Termin freigehalten. Ja, das ist gut so. Heute Abend ja auch noch die Auslosung des DFB-Pokals. Und wir haben einige Gäste heute im Hörerspecial. Unser Thema ist ja Back to the Roots. Das bedeutet, wir wollten fast jeden oder jeden auftreiben, der in den ersten 100 Ausgaben schon mal bei uns zu Gast war. Hat nicht ganz geklappt. Einer war verhindert aus gesundheitlichen Gründen. Dann hatte einer familiäre Probleme und zwei andere hatten keine Zeit. Aber dafür haben wir genug Gäste gefunden, die sich dann doch Zeit nehmen konnten. Und auch einen der Gäste oder ein Gast ist dabei, der war bisher noch nicht bei Wrestling Replay dabei, der wird auch gleich unser erster Gast sein, und zwar der Dennis von Reds. Der hat dann gleich auch das Thema Diven und Knockouts, also die Frauen, das Frauenwrestling. Und das Frauenwrestling und ja, auch mal abwechslungsreich darüber zu sprechen. Ja, was soll man sagen? 100 Ausgaben haben wir schon. Oder es ist jetzt die 100. Ausgabe. Nächste Woche feiern wir unser einjähriges Bestehen. Ich glaube, an dem Tag werden wir eine TNA Impact-Analyse machen. Danach haben wir schon das Interview mit Axel Dieter Junior. Unser Terminplan ist voll. Und ich denke mal, so kann es auch weitergehen. Vielleicht nicht mit einem komplett vollen Terminplan, aber weiterhin natürlich unsere Analysen. Und ja, freust du dich denn schon auf unsere Gäste? Ja, durchweg haben wir viele interessante Persönlichkeiten aus der Podcast-Welt dabei und die meisten, ja, was heißt die meisten, man möchte ja niemand schlecht machen, die haben alle gute Themen dabei, abwechslungsreich, also wie gesagt, ich bin on fire. Ja, ich auch, viele verschiedene Themen, alles Mögliche dabei, vom Frauenwrestling bis zu den Kommentatoren und ja, jede Menge verschiedene Themen und ich würde mal sagen, wir holen dann jetzt mal unseren ersten Gast rein, oder? Ja, lass uns nicht lumpen, hoch den Humpen. Ja, so sehe ich das auch und somit rufen wir doch jetzt mal unseren ersten Gast an. Und da ist auch schon unser erster Gast, der Dennis. Guten Tag. Ja, guten Tag, hallo zusammen. Wie geht's dir? Ja, gut, gut. Das Wetter könnte noch ein bisschen besser sein, aber man munkelt ja, nächste Woche kommt ja dann der richtige Sommer und Mitte Juni, Ende Juni ja schon fast, da kann man ja sagen, wird ja auch langsam Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube noch nicht so fest dran, dass es jetzt viel wärmer wird, aber ich hoffe es natürlich. An dieser Stelle natürlich auch vorab noch herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielen Dank. Ja, muss ja auch ordentlich gefeiert werden. Ja, natürlich, der Schnaps ist schon geöffnet. Was für ein Schnaps ist das? Sag Jägermeister. Ah, bin ich nicht so ein großer Fan. Aber ja, doch, Jägermeister. Und Bärensinn und alles Mögliche. Und natürlich kräftig Kölsch. Ja, das muss sein, das muss sein. Welches Kölsch trinkst du am liebsten, Kleisi? Früh. Frühkölsch. Ah, okay. Da macht man ja nichts verkehrt mit. Ja, auf keinen Fall. Na gut, du hattest das Thema Diven und Knockouts und erste Frage direkt mal, warum? Ja, weil ich natürlich, man kann es schon fast sagen, ist mehr oder weniger noch ein inoffizieller Titel, aber der Diven und Knockout-Beauftragte der WWE und von TNA Wrestling, das bin ich, zumindest hier für den Bereich Deutschland und Europa und mir wird immer dann ans Herz gelegt, ich kriege mal von der WWE so Nacktbilder von den verschiedenen Diven zugeschickt zum Beispiel. Und dann muss ich die beurteilen. Und dementsprechend auch immer, wenn dann diese Entlassungswellen auf uns zurollen, das hat dann unter anderem mit meinen Bewertungen zu tun. Ah, du bist es also schuld. Naja, was heißt schuld? Also ich sag mal so, also Leute wie Tamina Snuka, wollen wir die jetzt wirklich in der WWE sehen? Oder machen wir uns da nicht auch alle einen Kölsch auf, wenn jetzt die nächste Welle rollt und dann zum Beispiel Tamina Snuka entlassen, in Anführungszeichen, oder versetzt wurde oder sowas. Naja. Ja. Gut, hast du denn auch mit der neuen WWE-Sendung, die bald kommt, Total Divas zu tun? ja, aber selbstverständlich. Mein Co-Host Nico, der ist ja immer so für Foto- und Filmarbeiten zugegen. Das heißt, der wird dieses Total Divas, was dann auf E! Irgendwann diesen Sommer läuft, produzieren und nachbearbeiten. Und ich habe halt mir die ganzen Storylines auch ausgedacht. Ne? Da wird es ja auch zum Beispiel zwischen den Bellas und hier Cameron und wie heißt die andere? Naomi. Naomi, genau, da wird es ja auch dann noch so Beef geben Backstage und die eine hat der anderen hier die Wimperntusche geklaut und sowas alles. Diese kreativen Fäden, die stammen dann tatsächlich aus meiner Feder und ab und zu natürlich, wenn jetzt da jemand ankommt und sagt, hier, jetzt möchte ich aber eine Szene im Badeanzug drehen, dann muss ich natürlich auch ganz hart einschreiten und muss sagen, nee, also maximal ein Bikini, es kann aber auch mal ein Nippelblitzer dabei sein, ne? Also so viel kreative Freiheit habe ich dann da schon. Ja, so muss das auch sein. Habt ihr denn auch Diven oder Knockouts, die ihr besonders gut findet? Ja, aber natürlich. Wer wäre das zum Beispiel? In der WWE habe ich da zum Beispiel Caitlyn, ja, und Natalya und in der TNA mit Abstand Mickie James. In der WWE favorisiere ich, also auf Anhieb wird mir ehrlich keine einfallen, sage ich mal, die Bella Twins, die sind natürlich Granaten. Ja. Und in der TNA ist auch generell meine Lieblings Darmwrestlerin und mal in Carsten Schäfer-Deutsch zurückzukehren, würde ich sagen, natürlich Velvet Sky. Oh, ja, Velvet Sky natürlich bei TNA. Sehr, sehr lecker. TNA, ich habe mir gerade mal hier das Knockouts-Roster aufgerufen. Durch die Bank, bei TNA kann man eigentlich sagen, kein großer Ausfall dabei. Also hier Christy, Taryn Terrell, war ja auch früher bei der WWE, war ja auch verheiratet mit Drew McIntyre zum Beispiel. Habt ihr vielleicht dieses Last Knockout Standing Match gesehen bei Slammiversary? Ja, das war überraschend gut. Ja, da war sie ja auch zugegen. Miss Tessmarker sehe ich hier noch, Gail Kim, Tara, obwohl sie ja schon, weiß ich nicht, müsste ja auch kurz vor der Rente schon sein, ne? Hat sich auch gut gehalten, Mickie James. ODB muss man natürlich hier ein bisschen ausklammern. Also was die da versuchen, ich glaube, die TNA macht hier so ein bisschen das nach, was die WWE mal eine Zeit lang hatte hier mit Santino Marella, der ja auch mal Miss WrestleMania war. Ich glaube, das ist so ODB, da wird sich irgendwann mal rausstellen, dass sie eigentlich ein Mann ist. Könnte man sich vorstellen. Also irgendwas muss da sein. Dann hier noch SoCal Well, die wrestelt ja, glaube ich, nicht. Die macht ja da nur so ein bisschen Moderation. Und natürlich Velvet Sky. Also Velvet Sky, den Entrance, da muss ich auch sagen, da schalte ich immer auf Slow Motion. Das gefällt mir immer. Wenn die da so ein bisschen wackelt und so beim Entrance. Da kann man auch mal auf Pause drücken. Da kann man auch mal auf Pause drücken. Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich mir dagegen, also qualitativ muss ich sagen, TNA Knockouts Division wirklich erste Sahne, weil die Damen auch, wie gesagt, größtenteils auch einiges im Ring eigentlich drauf haben. Das ist ja bei der WWE jetzt so ein bisschen anders. Also wir haben jetzt Caitlyn, wir haben AJ, die auch wirklich im Ring einiges zeigen können. Aber dann so Leute, die Bellas, okay, Oksana, Ojemine, muss man da dann schon fast sagen, ne? Die kann ja wirklich in-ring-technisch gar nichts. Rosa Mendes, um Gottes Willen, die soll bitte auch nur draußen stehen und so ein bisschen hier ihren puerto-ricanischen Hüftschwung zeigen. Aber wrestling-technisch liegt die WWE, glaube ich, nicht ganz so viel Wert drauf, oder? Nee, würde ich jetzt nicht drauf. Aber du warst ja auch auf der WrestleMania Revenge Tour in Köln und da war ja Layla gegen Oksana und da konnte man sich schon die Entrances schön angucken, auf jeden Fall. Ja, vor allem Oksana ist ja gefühlte, ich habe sie jetzt nicht mitgestoppt, aber 3-4 Minuten einfach auf nur auf dem Apron da rumgekrochen, stolziert, auf allen Vieren, also... ja, das war Werbung fürs pure Frauenwrestling auf jeden Fall. Vicky Guerrero haben wir natürlich auch noch bei der WWE, ist sie auch unter Diven geführt. Da muss man allerdings sagen, das ist ja schon nicht mehr Kategorie MILF, das geht ja schon in Kategorie GILF. Grandma, ja. Ja, ob das auch so ist, ne? Aber ja, schon die älteste, glaube ich, hier in der genannten Runde. Summer Rae, noch ja. Wirklich sagen, relativ neu bei der WWE an der Seite von Fandango. Gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Ja. Was ist da so generell euer Typ? Eher so die Blonden oder eher so die Dunkelhaarigen? Oder kann man das gar nicht so speziell sagen? Boah, ich habe da gar nicht so ein großes, so ein enges Beuteschema. Ich nehme das, was kommt, sag ich mal so. Es ja, variiert, ne? Es kommt natürlich auf die inneren Werte an, da sind wir uns auch einig. Auch nicht. Also, ob die Silikonimplantate haben oder nicht, was meinst du? Genau. Ah. Ja, vielleicht... Bevor du weitermachst, ich bin ja sozusagen der Mr. History, habe ich mir diesen Ruf erarbeitet bei unserer WrestleMania-Preview und von daher, bevor wir weiter Pläuschen halten über innere Werte von Diven, würde ich doch gerne mal von dir wissen, was war denn so generell, nicht nur von der heutigen Zeit, sondern eben generell deine Lieblings, um wieder zurückzukehren ins Carsten Schäferdeutsch. Damenwrestlerin. Also All-Time, weil ich sag mal so, damals, wo ich mit dem Wrestling angefangen habe, da gab's ja sowas quasi noch nicht. Da gab's immer nur Alundra Blaze, die irgendwie immer nur bei WrestleMania ihren Titel verteidigt hat, dann meistens gegen Bull Nakano oder sowas. Das heißt, das kam ja erst sehr viel später mit Sunny. Sunny war ja damals so die erste richtige Diva und da war ich auch schon ein bisschen verliebt, muss ich sagen, damals. Aber meine Lieblings-Damenwrestlerin aller Zeiten ist natürlich Trish Stratus. Auch ordentlich Holz vor der Hütte. Ja, aber die ist ja schwanger jetzt, also da haben wir verloren. Ja, da darf ich mich leider aus alimenttechnischen Gründen nicht zu äußern zu dieser Schwangerschaft. Das ist noch nicht, mein Rechtsanwalt ist da noch zugange, also da kann ich nichts weiter zu sagen. Ach so, und bist du auch involviert in die Geschichte mit Madison Rain oder mit Karma, oder? Also mit Karma kann ich hier schon mal ganz klar sagen, nein. Da hat die nichts mit zu tun. Madison Rain, ja, finde ich an sich auch nicht schlecht. Also, hat mir schon ganz gut gefallen. Wen ich ja auch so ein bisschen vermisst, die mir allerdings nicht gut gefallen hat. Angelina Love, wo ist die eigentlich hin? Da gab's ja, glaube ich, mal Visumsprobleme, ne? Und danach weiß ich nicht mehr. Okay. Ich glaube, die hat keinen neuen Vertrag bekommen. Ist die ausgewiesen worden? Alter. Könnt ihr die beiden die nicht vielleicht aufnehmen? Mögt ihr gerne doch. Sehr gerne. Ja, solange es nicht Ganzkörpertattoos sind, kann man noch drüber hinwegsehen. Also ODB würde rausfallen. Ja. Wir haben ja auch noch ein paar Diven, oder wie schaut es denn bei euch aus? Wer ist denn eure All-Time-Favorite-Diva? Puh, schwierig. Ich glaube, da würde ich mich auch mit Trish Stratus, ja, ich glaube, ich würde auch Trish Stratus sagen. Würde ich auch sagen, aber ich würde fast noch aus meiner richtigen Blütezeit des Wrestlings sagen, so WrestleMania 24, das hier Playboy Bunny Mania Match, würde ich dann lieber sagen, Maria, die hat mir schon nach ihrer Haarfärbung zum Metallic Rot sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja einige Diven, die mittlerweile nicht mehr dabei sind, auch aus der jüngsten Vergangenheit, wie Eve Torres nicht mehr dabei ist, Kelly Kelly, die nicht mehr dabei ist, Maria, hast du schon gesagt, die nicht mehr dabei ist, also ist ja auch in letzter Zeit ein bisschen dünn geworden beim Damenwrestling. Wobei Maria ja nochmal jetzt return soll mit ihrem Macker da von Ring of Honor. Die, ja, das Problem, was ich gelesen habe, ist ja, dass Maria sich so ein bisschen mit den Bella Twins verscherzt hat, dass die wohl irgendwie gar nicht miteinander klarkommen und die WWE momentan natürlich komplett auf die Bella Twins setzt. Also ich weiß es nicht, ob wir Maria nochmal bei der WWE sehen werden, zumindest solange die Bella Twins da so viel zu sagen haben, weiß ich nicht. Hätte ich natürlich nichts dagegen. Ich sowieso nicht. Das Problem ist ja auch, eine der Bellas ist ja mit John Cena zusammen und der hat ja Backstage einige Rechte mehr als andere. Ja, die Bellas haben, glaube ich, einen ganz guten Griff gemacht mit John Cena und mit der reinen Bärtigkeit Daniel Bryan. Also, naja. Ich finde es halt auch einfach nett, dass die beiden sich jetzt, oder dass zumindest eine sich hat die Brüste machen lassen. Jetzt kann man die auch gescheit auseinanderhalten. Auch wenn John Cena, Daniel Bryan so nach so einer harten Wrestling-Woche und ganz vielen Headbutts nach Hause kommen, da war ich mir auch nicht früher sicher, ob die da noch auseinanderhalten konnten, wer jetzt hier Brie und wer Nikki ist. Aber jetzt, zumindest an den Hupen, sollten sie das ja ganz gut auseinanderhalten können. Wobei ja ab und zu mal dieses Intim-Tattoo, wenn das Ringoutfit es zulässt, ein bisschen herausschaut von oben. Das stimmt. Wobei, die einen sagen dazu Intim-Tattoo, die anderen sagen, das ist einfach nur ein Knutschfleck, der so ein bisschen aussieht wie ein Schmetterling oder so. Ne? Man weiß es ja nicht genau. Ich weiß ja nicht, was der John Cena da anstellt. Das weiß nur er. Das ist auch, glaube ich, besser so. Und Kendra Last. Es reicht ja, wenn es ein Sextape von Hulk Hogan gibt. Ich glaube, wir müssen nicht eins von John Cena noch haben. Wobei, ja, vielleicht kommt das auch noch, wenn er alt und runzlig ist. The Champ ist hier. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten, diventechnisch, momentan ja auch so, die Diven-Division wird ja nicht so wirklich gefördert, zumindest was die WWE angeht. Bei TNA sieht das ja anders aus und es war ja auch lange Zeit so, dass die Knockout-Matches immer mit die besten Einschaltquoten, mit die besten Ratings hatten bei TNA. Also ist schon noch so ein bisschen so ein Zugpferd und ich glaube, TNA geht da auch momentan in die richtige Richtung. Last Knockout Standing Match, also das ist ja schon was man bei der WWE ewig nicht mehr gesehen hat in diese Richtung. Also ist bestimmt schon, weiß ich nicht, da gab es damals ein Match mit Lita und weiß ich gar nicht, wer da noch drin war. Das war auch so ein bisschen Hardcore. Aber ich finde es schön, was TNA da macht und hoffentlich verfolgt man diese Richtung, die man da eingeschlagen hat, auch weiterhin. Ja, hoffentlich. Aber man hat ja jetzt was bei der WWE, was man schon lange nicht mehr hatte, nämlich eine halbwegige Fehde. Und zwar zwischen Caitlyn und AJ und die werden ja bei Payback aufeinandertreffen um den Divas-Titel. Was glaubst du denn, wer wird da gewinnen und wie findest du den Verlauf dieser Fehde? Man muss das jetzt natürlich ein bisschen ziehen. Also normalerweise war die Aufklärung, glaube ich, schon relativ oder schon viel früher geplant. Aber dadurch, dass Dolph Ziggler sich ja die Gehirnerschütterung zugezogen hat, war das Ganze ja so ein bisschen auf Pause. Man hat nicht Biggie Langston und AJ die Titel gegeben, sondern hat sie dann an The Shield gegeben. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie jetzt trotzdem den Titel holt oder ob man es vielleicht noch einen Pay-Per-View zieht. Also ist auch ein Match für unser Tippspiel, wo ich mir nicht ganz so hundertprozentig sicher bin, ob AJ den Titel holt oder ob es vielleicht da nochmal ein Match dann beim kommenden Pay-Per-View danach bei Money in the Bank gibt, wo dann AJ dann den Titel holt. Aber dass da jetzt bald mal wieder der Titel wechselt, ich glaube, das ist dann auch überfällig. Das ist auch mit so kleineren Titeln, ich glaube, da kann man das auch ruhig öfters mal machen, dass der jetzt nicht jede Woche wechselt, aber vielleicht alle 2, 3, 4 Wochen kann so ein Diva-Titel oder so ein Tag-Team-Titel oder von mir aus auch wechseln. Da muss man nicht wie bei einem World-Title jetzt immer irgendwie 8 Monate den gleichen Titelholder haben. Oder? Wie seht ihr das? Ja, ganz klar. Also 8 Monate oder fast schon, ja, gleiche Divas-Championess. Uiuiui. Wie lange ist Caitlyn denn eigentlich schon Championess? 3 Monate? Oh, das geht doch noch ein Quartal, also ich habe schon schlimmere Regentschaften erlebt. Also es ist alles noch im sauberen Bereich, aber wie gesagt, entweder jetzt bei Payback oder nächsten Monat bei Money in the Bank, würde ich sagen, ist das dann auch fällig. Und von mir aus kann man die Fehde auch gerne bis zum SummerSlam strecken. Also wenn es nach mir geht, jetzt vielleicht ein unklares Matchende, dann bei Money in the Bank holt AJ den Titel und dann macht man für SummerSlam nochmal einen Rematch, wo dann mit einer bestimmten Stipulation, die WWE wird jetzt wahrscheinlich kein Last Knockout Standing oder Last Diva Standing oder was machen, aber vielleicht irgendwie einen Kochlöffel on the Pole Match oder sowas. Das wäre ja auch immerhin schon mal was. Aber da hätte ich auch nichts gegen, wenn man das noch ein bisschen fortführt, weil Caitlin und AJ, die Storyline, die geht ja wirklich lange zurück, die man kann man wirklich auspacken, damals beste Freundinnen und dann nicht mehr so, und also das ist schon gut, das ist ja jetzt wirklich nicht so 0815, wie man es normal gewohnt ist. Das waren ja auch mal die Chickbusters, und zwar ein Tag-Team, und da hätte ich auch, gut, dass du das angesprochen hast, eine Frage an dich, nämlich, was hältst du generell von Frauen-Stables oder jetzt Tag-Teams? Also ich finde es zum Beispiel bei TNA übertrieben, dass man ja, ich weiß gar nicht, gibt es den noch, den Knockout-Tag-Team-Titel und sowas? Nee, oder den gibt es nicht. Gibt's mehr. Aber das finde ich auch übertrieben, wenn man es da macht. Man soll sich darauf konzentrieren, dass die einen Haupttitel haben, den können sie auch gerne auskämpfen, aber jetzt richtiges Damen-Stable weiß ich nicht. Ich glaube, dafür gibt es einfach, zumindest bei der WWE, in der Breite auch gar nicht genug Diven. Es gibt im Schnitt ein Match bei Raw, was irgendwie 3 Minuten dauert. Ich wüsste jetzt nicht, wo man da jetzt noch irgendwie großen Stable oder sowas platzieren sollte. Also die Zeit an sich wäre natürlich da, aber dann müsste man vielleicht einen Raw Rebound weglassen, das Match aus dem goldenen Tresor bei SmackDown, dann hätte man natürlich Zeit für sowas, aber das sehe ich momentan leider nicht. Ja, aber vielleicht bei Total Divas, ich weiß ja nicht, wie das die Show aussehen soll, aber... Ja, das wird ja rein so eine, so behind the scenes, ne? Also dann gehen die sich schminken und dann gehen die shoppen und dann nehmen aber die Bellas den Cameron und Dingens den letzten Parkplatz weg und sowas. Also ich glaube, in-ring-technisch werden wir da kaum was sehen. Ach, ich habe ja überhaupt nichts davon gelesen, nur gehört, und ich hatte gedacht, man nutzt diese Show jetzt, um das normale Diven Wrestling aus den Weeklies voll rauszuziehen. Aber ist wohl nicht so. Also ich glaube, mit Wrestling an sich, das ist halt wie so eine Reality-Doku, ne? Ja, Kategorie hier WWE-TV oder wie der Sender nochmal heißen soll. Das WWE-Network. Ja, mal schauen, ob das jemals erscheinen wird. Es ist ja auch, steht ja auch noch in den Sternen. Ja, aber dann hätten wir doch schon mal eine gute Sendung, die man sich nachts um 3 Uhr wieder angucken kann. Ja, auch die Kochsendung, Kochsendung von Big Show und seiner Frau, da warte ich ja auch schon seit Monaten drauf. Ich habe hier schon meinen kompletten Gefrierschrank abgetaut und warte quasi nur drauf, dass das Network startet und ich hier endlich einkaufen kann und dann wirklich von montags bis freitags immer, ich denke mal, Big Shows Kochshow, das muss schon so 2 Stunden irgendwie Primetime, 20 bis 22 Uhr, dass ich dann hier sitzen kann und das nachkochen kann und so. Also ich bin heiß wie Frittenfett, ich warte da nur drauf. Und danach kommt die Abnehmshow mit Mark Henry. Ja, ja, The Biggest Loser oder sowas. Das würde ja passen, ne? Big Sexy Chocolate. Ja. Oh, ja, der kommt ja immer ab 12 dann. Mit Mae Young kommt dann das FSK 18-Programm. Ja, das könnte auch sein. Und dann die Kindersendung mit der Hand Gottes von Mae Young und Mark Henry. Ja, dieses WWE-Network kann nur ein riesengroßer Erfolg werden. Morgens könnte man zum Beispiel John Cena Zeichentrickfilme laufen lassen, dann irgendwie hier, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich noch vor eurer Zeit gewesen, aber früher hatten alle Zeichentricksendungen am Ende immer noch so ein Motto, so ein, was sollen die Kinder jetzt mitnehmen, dann zum Beispiel, was ich, Captain Future, und dann ganz am Ende der Sendung hat er sich dann nochmal hingestellt, hat gesagt, so, und ihr wisst ja, schmeißt den Müll nicht einfach auf den Boden und so, und sowas könnte ich mir auch super mit John Cena vorstellen, denn dann am Ende jeder Zeichentrickfolge sagt, so, und denkt dran, be a star, don't be a bully und sowas. Also das kann nur ein super Erfolg werden, dieses Network. Ja, Hustle, Reality, Respect. Aber da muss man es endlich auch mal bringen. Da muss man es jetzt endlich mal bringen. Ich denke mal, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht sogar noch bevor wir in Rente gehen, wird das sicherlich soweit kommen. Aber nur wenn wir Glück haben. Vielleicht kommt es zeitgleich mit dem Apple-Fernseher. Der lässt ja auch noch auf sich warten. Vielleicht bringt man das zusammen raus. Aber wir können es ja eh nur illegal gucken. Oder gibt es da wieder nur Pläne für die USA? Es soll wohl dann auch auf Sky. Ich hatte ja schon mal mit dem Markus Fortner von Sky drüber gesprochen. Und er hat gesagt, da ja die WWE relativ erfolgreich auf Sky läuft und ja auch das volle Programm und in HD und sowas, dass Sky auch natürlich Interesse daran hätte, dann dieses Network zu zeigen. Und wenn man sich dann mal vorstellt, was es jetzt kostet bei Sky, ein Pay-Per-View 15 Euro. Und ich weiß nicht, der Großteil bestellt jetzt wahrscheinlich nicht jeden. Wenn jetzt Sky hingehen würde und sagen würde, wir bieten dieses WWE-Network für 15 Euro im Monat an und die Pay-Per-Views sind zum Beispiel schon inklusive, wäre das ja auch noch ein Renner. Und das wäre auch was, glaube ich, so in dem Bereich, ich sag mal, in den USA ist es ja irgendwie für $12.99 oder sowas angedacht. Also wenn, ich sag mal, hier im Preisrahmen zwischen 10 und 15 Euro, würde ich es mir wahrscheinlich hier in Deutschland auf Sky dann auch direkt zusätzlich bestellen. Zumindest mal am Anfang. Und wenn man dann die Pay-Per-Views, die sonst 15 Euro kosten im Monat, auch noch automatisch inklusive hätte, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Und das kann sich tatsächlich durchsetzen. Die Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Deswegen, also wenn ich mir das jetzt zum Beispiel nicht direkt für ein Jahr kaufen müsste im Vorhinein, sondern wenn ich sagen kann, ich buche das jetzt mal einen Monat und wenn es nach einem Monat nicht gefällt, dann kann ich es halt wieder stornieren, dann hat man ja auch kein Risiko oder so, ne? Dann guckt man sich das halt mal an, weil ja auch viele Sachen gerade aus der Attitude Era dann da laufen sollen. Die WWE hat ja 1000 Trilliarden Stunden an Wrestling in ihrer Bibliothek liegen, also die werden den Tag schon gut zu füllen wissen. WWE Network, man weiß es nicht, ob es kommt. Also ich denke, es kommt irgendwann, aber es dauert halt noch. Ja, wir können nur warten. Und dann wird es wahrscheinlich auch sowas wie jetzt Total Divas, wird es dann wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob es täglich sowas geben wird oder einmal die Woche halt auch mit Diven und sowas. Ne? Vielleicht gehen die dann auch mal hier zu Victoria's Secrets und dann kann man seine WWE-App aufmachen und kann abstimmen für das blaue, das grüne oder das schwarze Negligé. Kann ich mir alles vorstellen. Habt ihr die WWE-App? Natürlich. Aber die habe ich mir nur gedownloadet wegen der WrestleMania Pre-Show, ehrlich gesagt. Okay. Und dann war das noch nicht mal ein guter Stream, also pure Enttäuschung. Aber wahrscheinlich auch überlastet, denke ich mal, ne? Aber so, wenn ich denk meistens halt nicht dran. Wenn ich Raw live schaue, was in letzter Zeit auch immer weniger vorkommt, dann denke ich, oder vergesse ich es meistens schon, dass ich diese WWE-App dann wieder runterladen muss, weil meistens nach Raw lösche ich es wieder, weil mich einfach nervt. Dazu denke ich dann tatsächlich dran, aber für diese Pre-Show und was ja auch letztens, ich weiß gar nicht, gibt es das jetzt bei jedem Pay-Per-View, diese After-Show? Oder gab es das bei WrestleMania? Eigentlich ja. Also dafür ist es natürlich schon eine schöne Sache. Auch die Bret Hart Appreciation Night lief ja zum Beispiel auch komplett nur im WWE-App, war das zu sehen. Und ja, das lohnt sich dann ja doch schon, ne? Für umsonst. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man dafür was bezahlen müsste. Ja, aber wenn dann einmal die Umfrage fehlschlägt, wie damals auf Twitter, ist das wahrscheinlich auch wieder Geschichte. Das kann sein, ja. Naja. Ja. Gut. Jetzt haben wir eigentlich gar nichts Großartiges mehr zum Abarbeiten. Ja, ich habe noch hier eine Frage wegen den Frauen. Ich nicht. Ja, dann frag. Ja, was war denn so deine absolute Lieblingsfehde mit Damenwrestlerin, ich sag so häufig heute, von der WWE und von der TNA. Also was mir am besten gefallen hat, war damals die Fehde mit Trish Stratus und Mickie James, wo Mickie James so ein bisschen einen auf lesbisch gemacht hat und so weiter und was ja dann auch in einem Match der beiden bei WrestleMania, glaube ich, 21 oder sowas endete. Auch wenn Mickie James da das Ende ein bisschen abgefuckt hat, aber das war so meine Lieblingsfehde, muss ich sagen. Und bei TNA? Bei TNA eigentlich immer so die Sache rund um die Beautiful People, das hat mir immer ganz gut gefallen, wo die beiden dann mit Madison Rain gefädet haben, also Velvet Sky und Angelina Love gegen Madison Rain, das hat mir da am besten gefallen. Oder auch die Sache mit Awesome Kong damals, das war auch sehr schön. Ja, definitiv. Mit Trish Stratus und Mickie James würde ich mich dir sogar anschließen bei TNA. Ich bin ehrlich, ich gucke TNA erst seit Mitte 2012, von daher. Okay, dann war das doch davor, ja. Aber Beautiful People habe ich mir letztens auf YouTube ein Highlight-Video angeguckt, aber da waren nur die Entrances drauf. Ah, okay. Ja. Das war alles zum Thema Diven, WWE Network und wie das Wetter wird. Genau. Und natürlich ist heute Abend, habe ich eben auch schon erwähnt, natürlich die Auslosung für den DFB-Pokal. DFB-Pokal, wer sind eure Vereine? Ich bin nicht dabei. Schalke 04. Oh, Kleisi. Ja, ich bin mal gespannt. Es ist ja noch nicht so richtig spannend, aber es gibt ja eine Stipulation so gesehen. Es ist ja eine Kugel in beiden Töpfen, wo zwei Vereine draufstehen. Duisburg-Aue und wer noch? Ja, und Duisburg-Aue. Was sind die in beiden Töpfen? Ja. Weil wenn Duisburg in der zweiten Liga bleibt irgendwie, dann sind die ja in Pott 1. Also irgendwie, ich muss es mir auch nachher nochmal, ab 18 Uhr oder 18:30 oder so geht das ja los. Ich muss es mir auch nochmal professionell vom Herrn Dr. Niersbach erklären lassen, der, glaube ich, die Auslosung vornimmt. Ja, DFB und professionell, ob das so... Das sind eigentlich auch zwei widersprüchliche Sachen, ne? Naja, ich sollte bin ja eingefleischter Bremen-Fan, aber auch ich wohne ja in Leverkusen, daher natürlich auch für Bayer Leverkusen. Und ich denke mal, dass da machbare Lose gezogen werden, vielleicht ja sogar hier irgendwo aus der Nähe. Dann kann man sich das Anfang August ist, glaube ich, die erste DFB. Hm. Dann kann man sich das ja mal anschauen. Ja, Sportfreunde Baumberg, ich und der Gleise Candy, gegen Leverkusen oder Bremen. Ja, Braunberg ist ja direkt hier ums Eck. Ja, die haben uns den Pokal geschnappt. Von ja, daher. Ich hoffe ja für Schalke 04 auf Fortuna Köln, da ich dann im Südstadion nicht weit fahren muss. Und da ich ja großer, oder ja, da ich Viktoria Köln-Fan bin auch noch, passt das dann auch. Okay. War das nicht, wo hier der Rüpel gespielt hat bei Viktoria Köln? Wie heißt der? Albert Stein? Streit. Streit, genau. Ach ja, das sind wieder so Geschichten. Aber so wie es aussieht, wird Pele Bollitz Trainer. Ei, okay. Echt? Ja. Aber ob das so passt zu ihm, ist ja immer so der emotionale Typ. Ja, das kann ich verstehen. Nach Heiko Scholz ist jetzt endlich mal Kompetenz dabei. Wurde Zeit. Aber nicht so oft den Trainer wechseln. Ja. Na gut, ich glaube, wir sind dann hier durch mit Dieven, Knockouts und 50 weiteren Themen. Ja, wir haben schon mal alles abgegrast heute. Ja, und natürlich bedanke ich mich bei dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr gerne. Und natürlich wünsche ich dir noch ein wunderschönes Restwochenende und viel Spaß bei Payback. Guckst du es live? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn meine Freundin jetzt Montag nicht früh aus müsste, dann würde ich es wahrscheinlich live gucken. Aber ich denke mal so, werde ich es mir Montag dann in der Wiederholung um, weiß nicht, 10 Uhr oder sowas angucken. Ja, denke ich auch, dass ich die Wiederholung gucken werde. Aber nicht um 10, da bist du noch in der Schule. Ja, ganz ehrlich auch. Nicht um 15 Uhr, denke ich mal. Super, dann danke ich euch und wünsche euch auch noch eine schöne Auslosung, einen schönen Pay-Per-View und noch eine schöne Sendung natürlich. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Bitteschön, tschüss. Ciao. Ciao. Ja, der Dennis, ein netter Geselle, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, oder Leon? Ja, definitiv. Hat mich gefreut. Ja, und nun kommen wir vom Frauenwrestling wieder zu den Männers. Oh Gott, Männerkes. Ist heute wieder sehr weit oben. Gut, 100. Ausgabe. Wir sind schon angetrunken. Und ja, natürlich Männer-Division, alles Mögliche. Und zwar underrated Superstars, also die Wrestler, die unter ihrem Niveau dargestellt werden sozusagen. Und dafür haben wir uns den Elias eingeladen. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, wunderschönen guten Nachmittag an euch, an das Wrestling Replay Universe. Schön bei dieser historischen Jubiläumsausgabe mit dabei zu sein. Ja, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich bin bereit, freue mich auf die Ausgabe und ja. Gut. Elias ist mit Enthusiasmus dabei. Ja, natürlich. So, dann komme ich doch direkt mal zur ersten Frage. Bei Underrated Superstars, welche Namen fallen dir denn in der WWE vor allem da ein, in dieser Kategorie? In der WWE fallen mir dann doch recht viele Namen ein. Ich würde jetzt zum Beispiel The Miz zum Beispiel mal nennen, Cody Rhodes, Wade Barrett, Drew McIntyre, Ted DiBiase würde ich auch nennen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch da ist, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, der ist noch dabei. Ja, Ted DiBiase, und wie gesagt, Drew McIntyre, und vielleicht auch die bei den Tag-Teams, die Usos, würde ich auch mal nennen wollen. Ich würde auch Epico und Primo nennen, von denen man nichts mehr hört. Ja, das wären erstmal so ein paar Namen. Und bei den Divens zum Beispiel, dass Natalia eben unter Wert verkauft wird. Oder auch was wie zum Beispiel John Gabriel. Aus dem, finde ich, könnte man auf jeden Fall mehr machen. Das sind jetzt erstmal so Namen, die mir spontan einfallen würden. Vielleicht fallen mir im Laufe dieser Sendung dann noch mehr ein. Dann werden wir darüber dann auch noch sprechen. Ja, wir haben ja Zeit, auf jeden Fall. Aber ich pick jetzt mal die Namen The Miz und Wade Barrett raus. Und ich fange mal an mit Wade Barrett. Der ist ja, seine Rückkehr wurde ja groß angekündigt mit einigen Promo-Videos. Man dachte jetzt, kommt das große Comeback, er wird endlich ins verdiente Main-Event gepusht. Und dann kam gar nichts. Er hat zwar den Intercontinental-Titel jetzt zweimal gewonnen gegen The Miz, aber sonst war da ja nichts Großartiges. Wie siehst du die Situation um Wade Barrett? Ja, also man hat ja, wenn ich jetzt mal ganz von vorne anfangen soll, nachdem er beim Nexus für viel Furore gesorgt hat und man wirklich viel erwartet hat, hat man eigentlich schon den Fehler gemacht, ihn nicht gegen Randy Orton den Titel gewinnen zu lassen. Es, vielleicht sagen einige, es wäre zu früh gewesen, aber es wäre wirklich ein guter Zeitpunkt gewesen, daraus hätte man was machen können. Dann hat man ihn mit dem Chor, das war ja alles total überhaupt nichts, er ist in der Versenkung verschwunden. Dann kam er aber wieder raus, indem er eine durchaus gute Fehde gegen Randy Orton hatte, wo er die jetzt verloren hat, wo er aber stark dargestellt wurde und wirklich Momentum gewonnen hat. Dann wollte man ihn ja auch bei WrestleMania 28 das Money in the Bank Leitermatch gewinnen lassen. Und er hat sich dann ja aber verletzt, bekanntermaßen. Und das soll wohl auch angeblich der Grund gewesen sein, warum dann kein Money in the Bank Leitermatch bei WrestleMania stattgefunden hat, sondern doch bei dem gleichnamigen Pay-Per-View Money in the Bank. Ja, und er war lange Zeit verletzt. Ich glaube, das war Big Show in einer Battle Royale, wo unter Beteiligung von Big Show, wo er sich verletzt hat, und man hat ihn wirklich groß, wie du ja schon gesagt hast, mit diesen Promo-Videos angekündigt, dass er durch die Hölle gegangen ist, dass er sich verbessert hat, dass er jetzt hier der Faustkämpfer ist und dass doch seine Barriere erst begonnen hätte, und man war wirklich heiß, man hat die Leute heiß gemacht, aber dann kam er völlig random bei SmackDown zurück und hat gegen, ich weiß nicht mehr, wer es war, David Otunga oder Trent Barrett, hat gegen irgendwen total Unrelevantes gekämpft. Yoshitatsu. Und das war schon mal ein Fehler, dass man ihn nicht mit einem Knall zurückkommen lässt, sondern ihn einfach langweilig rauskommen lässt. Er sagt einfach, bla, er ist zurück, und dann kommt Trent Barretta raus und er besiegt ihn innerhalb von 2 Minuten. Das hat kein Momentum gehabt. Und dann ging es auch so weiter. Man hat nichts mit ihm gemacht. Er hat Matches gehabt, er hat Matches gewonnen. Er wurde aber nicht relevant. Man weiß nicht, wofür er steht, was er will. Er hatte ja mal so dieses Gimmick gehabt, der erste englische Weltschwergewichts-Champion, dass er der erste englische Weltschwergewichts-Champion werden will, oder WWE-Champion, was wäre, wovon man sagen würde, er steht für was, er hat ein Ziel, er will der erste englische Weltschwergewichts-Champion werden, hätte man ja was machen können. Diese Nummer hat man aber nicht mehr aufgezogen, und man hat auch nichts weiter mit ihm gemacht. Dann ist er Intercontinental-Champion geworden, aber das hat aber keinen interessiert. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er Intercontinental-Champion geworden ist, bis ich es dann irgendwann gesehen habe, der hat den Gürtel. Und das ist ja schon bezeichnend, weil ich als Wade Barrett-Fan das nicht wirklich mitbekomme, dann ist da was schiefgegangen. Und dann hat er ja bei WrestleMania den gegen The Miz verloren, ihn einen Tag später zurückgeholt, was auch völlig sinnlos war. Und jetzt ist WrestleMania ja auch schon ein Weilchen, naja, noch nicht so lange, aber schon eine gewisse Zeit her. Wir haben ja jetzt schon ein Pay-Per-View, Extreme Rules war ja schon inzwischen, jetzt ist bald Payback, morgen. Und immer noch nicht ist er irgendwie relevant. Er rennt mit diesem Gürtel rum, aber dieser Gürtel hat keine Bewandtnis. Bei WrestleMania stand der Intercontinental-Titel, glaube ich, stand ja auf dem Spiel, ich weiß das gar nicht. Ja, doch, ja, in der Pre-Show, wo er gegen The Miz verloren hat. In der Pre-Show der Intercontinental-Champion-Titel, das ist im Grunde genommen eine Schande, würde ich fast schon sagen. Weil wenn man sich mal überlegt, vor etwas längerer Zeit schon, wo Leute wie Bret Hart, Stone Cold, Triple H diesen Titel hatte der ein Standing, wie jetzt ungefähr der WWE-Champion-Titel hat. Und dann ist er in der Pre-Show, wo wirklich ein guter Mann den Titel hält. Und es geht auch nicht wirklich voran mit ihm. Also ich sehe irgendwie nicht, dass man da die Macht will in der Zukunft, weil er einfach schlecht dargestellt wird, relevant hat. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, oder ich glaube, dass Wade Barrett bei Payback den Intercontinental-Titel verlieren wird an Curtis Axel, denke ich mal. Und dass er dann ins Money in the Bank-Match kommt, wo er aber, denke ich, nicht gewinnen wird. Das wäre aber trotzdem eine Möglichkeit, ihn endlich ins Main-Event zu bringen, weil sonst würde ich ihn in den nächsten Monaten weiterhin dahin dümpeln sehen. Was soll man dazu sagen? Er ist halt noch, oder die WWE sieht halt momentan keinen Weg, ihn hoch zu pushen, oder sie sehen momentan kein größeres Talent in ihm. Zum Intercontinental-Titel kann ich sagen, meiner Meinung nach ist dieser Titel der prestigeträchtigste Titel in der WWE-Geschichte. Bin ich ganz ehrlich. Es hat für mich mehr Prestige als der WWE und World Heavyweight-Titel. Ist ja, glaube ich, auch der am längsten bestehende Titel in der WWE. Oder beziehungsweise auch WWF. Und gut. Aber kommen wir doch mal zu einer anderen Personalie, nämlich The Miz. Der ist nach seinem Face-Turn, gut, vielleicht der Face-Turn war vielleicht nötig, weil als Heel vielleicht nichts mehr Neues eingefallen ist, aber als Face, der war ja nach 2 Wochen meiner Meinung nach schon ausgelutscht, dann war er jetzt Intercontinental Champion, hat den Titel war ja noch Heel Intercontinental Champion, hat ihn dann gegen Kofi Kingston verloren, wurde dann bei WrestleMania erneut Intercontinental Champion, hat ihn einen Tag danach bei Raw wieder an Wade Barrett verloren und seitdem ist so eine Fehde mit The Miz und Wade Barrett, die aber ständig in den Shows nicht mehr gezeigt wird, da siehst du alle 2 bis 3 Wochen, einmal war es einen Monat gar nicht, dass man die beiden gesehen hat gegeneinander und ich weiß nicht, was man mit The Miz vorhat. Wie siehst du es denn mit The Miz? Ist ein Heel-Turn wieder notwendig? Ja, man muss ja zum Beispiel bei The Miz mal sagen, das sieht man vielleicht nicht aufgrund, wie es damals passiert ist, aber The Miz ist, abgesehen von Triple H, der bislang einzigste Heel, der jemals ein WrestleMania-Main-Event gewinnen konnte. Das muss man sich mal geben. Und wenn man dann guckt, was danach aus ihm geworden ist, eigentlich seit diesem WrestleMania-Main-Event gewonnen hat, ist The Miz eigentlich nur noch schlecht dargestellt worden, meiner Meinung nach. Ich war ja ein Befürworter dieses Face-Turns, weil als hier wirklich so ein bisschen ausgelutscht war und einfach das Standing einfach kaputt war, aber man hat diesen Face-Turn sehr schlecht vollzogen. Ich finde, The Miz hätte das Potenzial, einen guten Face zu machen, aber darzustellen, aber irgendwie hat man es, wie du schon gesagt hast, war nach zwei Wochen ausgelutscht, man hat es irgendwie nicht hinbekommen mit ihm als Face, es hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt dümpelt er auch vor sich hin und er war ja auch mal das, was John Cena unter den Faces war The Miz ja unter den Heels, also jemand, der wirklich ein Company-Guy ist, der viel für die Company arbeitet, viele Termine wahrnimmt und alles Mögliche und er hatte wohl auch ein hohes Standing. Aber dann kam ja diese Geschichte bei der Survivor Series 2012, letztes Jahr, wo man angeblich ihm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hieß, man hätte ihm die Schuld gegeben dafür, dass die Survivor Series, wo man sich ja eigentlich eine hohe Buy-Rate erwartet hatte, weil ja The Rock und John Cena in diesem Tag-Team-Match gegen Awesome Truth damals waren, dass man The Miz da die Schuld gegeben hätte, dass die Buy-Rates dann doch nicht so gut waren, wie man es erwartet hätte und dann, dass man ihn zur Strafe dafür quasi jetzt ins Stockhaus gepackt hat und dann ging es ja irgendwann schon wieder bergauf nach diesem Face-Turn, er hat ja den Intercontinental-Titel 2-mal gewonnen, glaube ich, wobei es einmal nur für einen Tag war, aber er ist nie so richtig in eine Rolle gekommen, wo er relevant war. Und er war immer nur so ein Nebendarsteller und so wie es im Moment aussieht, sehe ich auch relativ schwarz für ihn, weil er wird auf jeden Fall nicht das Money in the Bank Match gewinnen, er war ja schon mal Mr. Money in the Bank, ansonsten ist der Main Event im Moment auch relativ voll, aber er muss ja eigentlich auch nicht unbedingt direkt in den Main Event, man könnte in eine vernünftige Midcard-Feder ihn eigentlich stecken, aber es gibt ja im Moment irgendwie, sehe ich da nicht so wirklich eine Rolle, wo ich ihn in einer guten Position sehe, dass die WWE da auch was machen will. Ich denke, so wie es im Moment aussieht, wird The Miz weiterhin vor sich hin dümpeln. Okay, ja, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, füge ich mal meinen Senf hinzu und entferne mich von der WWE. Und Elias, selbe Frage, wie der Kleisi zuerst gerade an dich gestellt hat, nämlich, welche underrated Superstars siehst du? Und zwar bei der TNA. Ja, bei, ich muss sagen, ich kenne mich mit TNA nicht so gut aus wie mit WWE, aber auch da fallen mir durchaus Namen ein. Ganz spontan schießt mir ein Name sofort in den Kopf, und zwar Joey Ryan. Ich halte sehr, sehr viel von Joey Ryan. Ich habe mich wirklich gefreut, als er zu TNA kam. Die Fehde gegen El Snow, auch wenn sie ein bisschen komisch war und langwierig und teilweise auch unlogisch, fand ich insgesamt ganz gut. Dann hat er den Vertrag eben bekommen und mit Morgan in dem Team, in Anführungszeichen, hat man ihm in diese Rolle gesteckt. Aber ich finde, irgendwie macht man auch nichts mit ihm, was in eine produktive Richtung führt. Also Joey Ryan, finde ich, hat auf jeden Fall, ich habe ihn ja in den Indie-Ligen teilweise auch gesehen und ich finde, er hat sehr, sehr viel Potenzial. Aber man schöpft es nicht richtig aus bei TNA im Moment. Okay, und wie siehst du das mit den Gut-Check-Gewinnern, die jetzt bei TNA auch, abgesehen von Joey Ryan, einen Vertrag haben, da siehst du da auch irgendjemanden, der deiner Meinung nach wirklich großes Potenzial hat, in den Shows weiterzuhelfen? ich von diesen ganzen Gutcheck-Gewinnern, dieses Gutcheck-Konzept kann man ja auch streiten, da könnte man auch an sich eine ganze Zeit lang drüber diskutieren. Also zu den, ich sag mal, von den Gutcheck-Gewinnern sehe ich durchaus Potenzial in den anderen Gutcheck-Gewinnern in Sam Shaw. Da finde ich wirklich, dass ich dann ein gewisses Potenzial bei ihm sehe, dass aus ihm durchaus was Gutes werden konnte. Also ich finde, der hat mindestens das Potenzial für einen guten Mid- bis Upper-Mid-Kader. Ja, okay, jetzt hast du mir natürlich nur einen Namen genannt. Ich habe einen, den ich persönlich underrated finde, und da hätte ich gerne mal deine Meinung zu angefangen, nämlich zu Magnus. Wie findest du den, und würdest du auch sagen, dass der etwas underrated ist? Magnus, muss ich persönlich sagen, finde ich ziemlich stark. Also, ich finde ihn gut. Er ist ein wirklich guter Heel. Kann er auf jeden Fall gut verkörpern. Er ist mittlerweile Face, ne? Ja, ich weiß, er ist mittlerweile Face, aber ich fand ihn als Heel besser, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Doch, sehe ich auch so. Aber trotzdem finde ich ihn als Face jetzt auch nicht schlecht. Als Heel fand ich ihn stark. In der Fehde mit Samoa Joe zum Beispiel, da haben die beiden wirklich gute Matches gezeigt. Er kann was im Ring, er hat einen, was ich wirklich sehr zugute halte, er hat wirklich Ausstrahlung. Also er hat, finde ich, ein wirklich gutes Charisma, da kommt was rüber von ihm. Siehst du das genauso? Ja, sehe ich auch so. Ich meine, im Ring, klar, sind wir uns einig, ist er gut, aber eben, er hat auch noch zusätzlich dieses Charisma, also ich denke schon, dass er auf Dauer das Gesamtpaket noch vollwertig entwickeln kann. Ja, er kann sich auf jeden Fall noch steigern, er hat gutes Potenzial und vor allem bei den England-Shows, also natürlich, klar, er ist ein Lokalmatador, deswegen wurde er natürlich auch bejubelt, aber da hat man wirklich gesehen, dass die Leute da auch auf ihn abgegangen sind, und ich denke nicht, dass das nur daran liegt, dass es ein Landsmann von ihnen war, sondern weil er einfach gut ist. Und, ja, klar. Ja, da sehe ich durchaus Potenzial, also was heißt durchaus, absolut, ich denke auch, dass es mit ihm noch, dass er so ein wirklich gutes Talent ist, und ich glaube auch, mit ihm geht es nach oben. Ich traue ihm auch, vielleicht nicht jetzt ganz so schnell, aber ich traue ihm wirklich zu, dass er irgendwann mal auch TNA World Heavyweight Champion werden könnte. Muss er eigentlich. Ja, eine Frage hätte ich noch, bevor ich an Kleisi abgebe, und zwar, wie siehst du das denn mit der Bound for Glory Series, in der Magnus ja auch vertreten ist? Hältst du es für möglich, dass er vielleicht unter die ersten vier kommt und sich da schon mal so ein noch größere Reputation erarbeitet und dann auch langsam immer mehr in die Richtung kommt, wo wir ihn gerne sehen würden? Ja, also er wird die Bahn von Glory Series nicht gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe da einen, ich persönlich glaube zu wissen, wer die Bahn von Glory Series gewinnt, aber auf jeden Fall denke ich, dass Magnus da eine große Rolle spielen wird, dass er sich weiter etablieren wird, und ich denke, er wird in die letzten vier mit einziehen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass TNA auch weiß, was sie an ihm hat und dass sie was mit ihm machen wollen und dass sie ihn deswegen dort gut darstellen und unter die ersten vier bringen. Ja, schließe also ich mich an. Ja. Ich hätte vielleicht noch einen Namen hinzuzufügen, der mir jetzt noch einfällt, einen doch recht großen Namen, den ich trotzdem ein bisschen underrated finde, und zwar Christopher Daniels. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber soweit ich weiß, war der noch nie TNA World Heavyweight Champion. Stimmt das? Ich denke, da hast du recht. Ich kann mal eben schnell nachgucken. Nein, er war noch. Aber kann da schon mal was? Ja, gut. Ja, dazu muss man sagen, das finde ich eigentlich wirklich komisch. Also mir war das gar nicht so klar, aber als ich das dann bemerkt habe, ich gucke ja noch nicht so lange TNA, habe ich es eigentlich kaum glauben können, weil er hat wirklich, er ist einer der wichtigsten Figuren, er ist einer, der schon wirklich lange bei TNA dabei ist, er ist gewissermaßen eins der Urgesteine, und er ist so extrem gut, er ist am Mikrofon gut, er ist im Ring gut, er hat Charisma, er ist unterhaltsam, er ist einfach awesome, kann man sagen, er ist ein Komplettpaket. Und dass er so jemand noch nie den World Heavyweight Title gewonnen hat, obwohl er schon so lange dabei ist, da habe ich mich wirklich gefragt, wie das passieren konnte. Also er hat es absolut verdient, so sehr wie kein anderer in TNA aktuell, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das? Ja, Daniels, klar, der ist wirklich sehr, sehr lange dabei, ist auch eine gute Marke, aber er ist halt eben, ich weiß nicht wie lange, aber als ich angefangen habe mit TNA 2012, Mitte 2012 war er schon in dem Tag-Team, und da war er auch mal in den Fortune und so weiter und so fort, also ich denke, da ist dann auch nicht wirklich Platz für sowas, so sehe ich das. Naja, ich muss sagen, ich gucke ja TNA seit 2005, 2006. Dann habe ich Pause gemacht, aber regelmäßig wieder seit 2010. Und ich muss sagen, Christopher Daniels war eigentlich, seitdem er bei TNA ist, immer so einer der Worker, die am meisten für die Company was machen. Und ich stimme dir zu, Elias, dass er momentan eigentlich der Mann ist, der es am meisten verdient hat, wenn man, vor allem wenn man betrachtet, dass er noch nie einen World-Titel gewonnen hat in dieser Zeit. Und ja, auch nachdem er bei dem Feast of Fired Match den Koffer einmal gewonnen hat, wo drauf stand, dass er gefeuert sei. Und dann wieder kam, hat er ja auch wieder grandiose Arbeit geleistet, hatte dann eine Fehde gegen Kazarian und AJ Styles, wo sich Kazarian ja dann auf die Seite von Christopher Daniels geschlagen hat und das Tag Team, ich meine Bad Influence, ist ja auch ein grandioses Tag Team und was der Mann für eine Arbeit leistet, verstehe ich nicht, warum man den nie als World Champion eingesetzt hat, vor allem er war ja früher auch an der Seite von AJ Styles lange Zeit ein Tag Team, zum Beispiel an ein Match, was ich mich erinnern kann, ein grandioses Tag Team Steel Cage Match, AJ Styles und Christopher Daniels gegen LAX, also Homicide und Hernandez, und der Mann zeigt eigentlich immer durchweg eine grandiose Leistung. Ja, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass TNA eigentlich eine Company ist, die durchaus Leuten, die es verdient hat, öfters mal den Titel gibt als die WWE. Also Austin Aries, der es absolut verdient hatte, wo man eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet hat, zumal zu dem Zeitpunkt. Und zum Beispiel mit Bully Ray, den ich immer schon großartig fand, wo ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet habe, dass er irgendwann nochmal World Champion wird. Ich habe es immer gehofft, ich habe die Hoffnung nie ganz aufgegeben, weil Bully Ray einer meiner absoluten Lieblingswrestler ist, aber ich habe es nicht so recht geglaubt und da hat mich TNA wirklich Lügen gestraft, dass sie ihm den Titel gegeben haben und vor dem Hintergrund müsste man eigentlich erwarten, vielleicht wird hier Christopher Daniels irgendwann nochmal World Heavyweight Champion zum Abschluss seiner Karriere. Irgendwann müssten sie ihm das eigentlich, diese Ehre zuteil werden lassen. Ja, Leon, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Hatte ja gesagt, vorhin noch eine Frage hatte ich noch, dann hätte ich an dich zurückgegeben, aber dann hatte Elias noch den Namen, oder? Gebe ich halt jetzt an dich zurück. Vielen Dank. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wir hatten ja jetzt Underrated Superstars und das, die nächste Frage ist generell auf TNA und WWE gerichtet. Gibt es, welche Superstars fallen dir zuerst ein, wenn man sagt, wenn man die Frage stellt, welcher Wrestler ist overrated und warum? In WWE oder in TNA jetzt? Generell. Ja, da muss man sagen, overrated ist ja immer so eine Sache, auf welchem Niveau. Also ich finde persönlich, dass, damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich ein paar Feinde, aber dass Dolph Ziggler, er ist sehr, sehr gut, ja. Aber er wird immer so dargestellt als der Wrestling-Gott, als der neue Shawn Michaels, der neue Mr. Perfect oder was auch immer. Und das meiner Meinung nach ist er nicht. Dolph Ziggler ist sehr, sehr gut. Er ist im Ring sehr, sehr gut. Er ist auch am Mikrofon gut. Er hat auch Charisma. Aber was ich immer finde, dass er so wie der neue Wrestling-Gott den Titel hat. Und das finde ich, ist er nicht. Weil Ziggler, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber meiner Meinung nach ist er trotz alledem, was ihn sehr, sehr gut macht, aber trotz alledem ist er aus, meiner Meinung nach immer noch austauschbar. Er hat es nicht dahingehend geschafft, dass er wirklich ein Charakter ist, der unersetzbar ist. Zum Beispiel, der durch sein Charisma so hoch ist, dass man nicht jemanden nehmen kann, der dieselben ringerischen Qualitäten und Qualitäten am Mikrofon besitzt und ihn quasi dadurch eins zu eins ersetzen könnte. Das wäre mit Dolph Ziggler meiner Meinung nach immer noch möglich. Also da gibt es Charaktere, bei denen das nicht geht. Zum Beispiel CM Punk, John Cena, der Undertaker oder Chris Jericho, ne? Also die wirklich nicht austauschbar sind, weil sie einfach so solch starke Persönlichkeiten sind. Und da fehlt mir bei Dolph Ziggler noch was. Und ich höre immer von vielen, vielen Leuten, die ihn so hoch, unglaublich hoch loben. Da finde ich, dass das übertrieben ist. Er ist sehr, sehr gut. Vielleicht kann er noch zu so jemandem werden, aber aktuell finde ich, dass er nichtsdestotrotz, obwohl er sehr, sehr gut ist, trotzdem etwas overrated ist. Okay, naja, man muss sagen, klar, ich bin ehrlich, auch wenn ich ein großer Dolph Ziggler-Fan bin, wenn man die Shows aus einem Auge betrachtet, aus einem unparteiischen Auge, hat Dolph Ziggler, ist es nicht wirklich aufgefallen, dass Dolph Ziggler in der Show fehlt, die 3 Wochen, die er nicht da war. Klar, Biggie Langston kommt mit AJ raus, aber sonst im Verlauf der Show ist zumindest mir bei Raw nicht wirklich aufgefallen, dass Dolph Ziggler gefehlt hat. Er ist zwar der beste Seller seit Jahren in der WWE und auch ein klasse Performer im Ring und seine Mic-Techniken haben sich auch immens verbessert, sind noch nicht auf Top-Niveau, aber trotzdem schon sehr gut geworden. Aber leider hast du schon mit der Sache recht, dass er, na gut, ich würde das Wort overrated würde ich bei ihm jetzt nicht benutzen, da hätte ich eher so jemanden wie Ryback genannt oder eventuell Curtis Axel, der jetzt direkt so hoch gepusht wird. Aber ja, Dolph Ziggler ist schon so einer, der wird in höchsten Tönen gelobt, aber in gewissem Grad ersetzbar ist er schon, finde ich. Aber ich weiß nicht, wie der Leon das sieht. Bei Dolph Ziggler? Ja. Schwierig. Klar, Dolph Ziggler hat seine Vorteile, nämlich er hat den Look, er hat die In-Ring-Qualitäten und er ist ein perfekter Seller, das habt ihr alle schon gesagt. Und wäre Dolph Ziggler nicht gerade der World Champion, dann wäre mir das wohl auch nicht aufgefallen, dass er eben verletzt war. Aber eben, er war World Heavyweight Champion und so, klar, kam man nicht drum herum, vor allem, weil es immer irgendwie jede Woche dann nochmal gesagt wurde, ja, Jack Swagger hat hier getreten und so weiter und so fort. Also das konnte man quasi gar nicht übersehen, aber klar, Dolph Ziggler ist, ich weiß nicht, overrated ist vielleicht das falsche Wort. Ich meine, Upper Midcard wird ihm noch, ich meine, gut, er ist ja Upper Midcard World Heavyweight Champion und dann bei SmackDown, also Main Eventer ist er nicht. Upper Midcard ist er schon gut aufgehoben, aber jetzt nicht so auf jemand, der dann als 1-2 Jahre lang den Titel halten muss. Ja, sehe ich genauso und ich habe, ja? Ja, ich weiß nicht, wenn ich, mir würde jetzt, was du eben schon gesagt hast, Ryback, würde ich auch als overrated bezeichnen. Also als Face fand ich, hatte er irgendwie was gehabt, auch wenn er da auch overrated war. Jetzt als Stick gefällt er mir eigentlich in der aktuellen Fehde mit John Cena generell überhaupt nicht mehr und Ryback ist, wird über Wert dargestellt aktuell, finde ich. Da kann man das Wort overrated dann, finde ich, wirklich benutzen. Okay, ja. Und ich habe jetzt eigentlich auch keine Fragen mehr. Hast du noch was, Leon? Nein. Gut, und deswegen sind wir jetzt auch mit dem Thema fertig und natürlich wollen wir uns auch bei dir bedanken, dass du bei unserer historischen 100. Ausgabe dabei warst und also nochmal vielen Dank an dich, Elias, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich hätte eventuell, wenn ihr noch Zeit habt, noch eine Frage an euch. Okay. Ja, immer. Und zwar, was meint ihr zu Cody Rhodes? Also ich möchte mal kurz sagen, 2011, in dieser, wo er dieses Undashing rauskam mit Rey Mysterio in der Fehde mit der Maske, wo er wirklich sehr, sehr stark dargestellt wurde, wo er SmackDown mitgetragen hat und bei jeder Ausgabe so seine 15 bis 20 Minuten hatte, wo man wirklich dachte, ja, jetzt passiert's, wo ich fest damit gerechnet habe, er gewinnt Money in the Bank und hat er dann nicht getan und jetzt ist er mit einer Versenkung verschwunden und es geht und geht nicht voran, obwohl ich finde, dass er absolut viel Potenzial hat. Was meint ihr dazu? Man muss sagen, also ich fand Dashing Cody Rhodes fand ich spitze. Bei der Legacy fand ich ihn schon recht gut. Aber da ist er noch nicht so aus sich rausgekommen. Dann, nach der Trennung mit Ted DiBiase, fand ich ihn sehr gut. Wie gesagt, als Dashing Cody Rhodes, die Fehde mit Rey Mysterio war klasse. Vor allem seine Art und Weise am Mic war ja schon immer sehr gut eigentlich. Dann hat man ihn in die Versenkung getrieben, fast schon, wie du gesagt hast. Das Team, die Rhodes Scholars, das war eigentlich die perfekte Mischung Damien Sandow und Cody Rhodes. Da hätte man ein richtig gutes Tag Team draus machen können mit vieler Folgen. Und dann splittet man die beiden nach 2 Monaten wieder. Und nach einer Woche haben sie dann wieder ihren One-Night-Return. Dann sind sie wieder 3 Wochen gesplittet, treten 2 Wochen im Tag Team an und dann wieder einzeln. Damien Sandow hat ja jetzt auch eine Einzelfehde gegen Sheamus. Und ja, ist einfach nur schade, was man mit Cody Rhodes veranstaltet, weil das wäre einer, der hätte auf jeden Fall Potenzial, mal einen World-Titel zu halten. Denn, oder wenigstens ein World-Titel-Match zu kriegen oder eine Fehde um World-Titel. Denn dieser Mann ist seit Jahren durchweg ein brillanter Worker und dass die WWE ihn so verhunzt, ist eigentlich schon tragisch. Ja, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt zustimmt, aber dass Cody Rhodes eigentlich fast schon der most underrated Man in WWE aktuell ist. Weil man hat wirklich gesehen, wie gut er das Dashing-Gimmick rüberbringen konnte, dann das Undashing-Gimmick wirklich, also das ist, ich würde sagen, es ist wirklich ein Kronjuwel. Aber man schafft es nicht, irgendwas mit Gescheites mit ihm zu machen. Also bei ihm finde ich, er hat sogar fast noch mehr Potenzial als Wade Barrett, obwohl Wade Barrett auch, finde ich, extrem viel Potenzial hat. Aber bei Cody Rhodes, der ist einfach so unterhaltsam. Er ist gut im Ring, er hat ein gutes Charisma, man hat das, wie gesagt, gesehen, er hat SmackDown mitgetragen und hat in jeder Ausgabe seine 20 Minuten, die wirklich unterhaltsam immer waren. Und jetzt macht man gar nichts mehr mit ihm. Das ist wirklich, ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht. Ja, Cody Rhodes, der leidet doch genau wie Wade Barrett und The Miz und alle anderen so bezeichneten Talente bei den meisten Shims wohl auch darunter, dass man eben nicht jeden in die Main Events reinholen kann. Nur leider hat man dann irgendwie immer dieselben in den Main Events drin, sodass dann die Rohdiamanten, wie wir es gerade gesagt haben, auch nicht geschliffen werden können. Und das ist so das große Problem. Denn Cody Rhodes hat das Potenzial, das ist klar. Ja. So, dass man auch keine, man macht ja auch keine mit, man muss ja nicht gleich ins Main-Event, man macht ja auch keine gescheite Mid-Card-Fehde. Das mit Rey Mysterio war ja damals ein bisschen Mid-Card-Fehde, aber die war gut. Aber sowas macht man ja auch nicht. Ja. Naja, was will man da noch zu sagen? Also, nach der Fehde mit The Big Show hatte man ja vielleicht den Moment verpasst, den Durchbruch zu starten, ja, wo er den Titel verloren hat. Ja. Naja. Okay. Gut. Aber wir sind dann, glaube ich, jetzt durch, oder? Ja, von mir aus, ja. Okay. Na gut, dann kann ich jetzt nochmal sagen, danke Elias, dass du dir Zeit für uns genommen hast, um dabei zu sein und mit uns ein bisschen über das Wrestling zu sprechen. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende und man hört sich dann, ne? Jo, man hört sich. Bis dann. Jo, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. So, das war der Elias und... Und ja, als nächstes kommt dann gleich auch schon der Lenny rein. Wir rufen ihn jetzt einfach mal an. Und da ist er auch schon. Hallo Lenny. Hallo Leon und Kleisi. Freue mich, mit dabei zu sein in der 100. Episode. Ja, wir freuen uns, dich dabei haben zu können. Hier. Mir geht's gut. Allein aufgrund der Tatsache, dass es eben Jubiläum ist. Ich freue mich sehr. Lenny ist on fire. Aber hallo, man merkt schon. Na gut, das Feuer kommt rüber. Ich merke schon. Du hattest das Thema Wrestling-Kommentatoren und das führt mich doch direkt mal zu meiner ersten Frage, nämlich welchen Kommentator bevorzugst du und welches Kommentatorenteam gefällt dir am besten? Egal ob auf Sky, also Deutsch, also WWE, TNA. Überall. Ja, also ich werde das trotzdem noch mal ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, im WWE-Bereich, im deutschen WWE-Bereich ist das momentan Sebastian Hackl. Einfach aufgrund der Tatsache, da er ja aufgrund seines In-Ring-Talents, das er ja davor schon unbestritten hatte, dass er dadurch einfach seine eigenen Erfahrungen mit einbringen kann. Und das finde ich auch einfach klasse. Er hat ja nicht diese rosa-rote Brille fürs Wrestling auf, dass er da einfach blind irgendwelche Fakten in den Raum wirft, sondern seine Fakten genau unterbringt, also wirklich exakt unterbringt und gleichzeitig aber eben noch sein wrestlerischer Hintergrund, dass der mit einfließt. Und deswegen finde ich Sebastian Hackl wirklich momentan richtig, richtig stark. Starkes Komplettpaket. Günther Zapf finde ich natürlich auch stark. Der ist allerdings leider nicht mehr mit dabei. Interview hatten wir auch mit ihm geführt, Kayfabe, Podcast, Facebook. Ja, ich glaube, Kleisi wird das bestimmt schon erwähnt haben. Und hier die Hörer von Wrestling Replay werden das sicherlich auch schon mitbekommen haben. Hinsichtlich des Intros, wo ja auch der Name Carsten Schäfer, Günther Zapf bestimmt schon einige Male gefallen ist. Das englische Kommentatorenteam, unbestritten, war das von Superstars, war lange Zeit aktiv, das war das Kommentatorenteam, bestehend aus Scott Stanford und Matt Striker. Also das lag aber daran, weil sie eben einen unglaublich großen humoristischen Hintergrund haben. Und wenn diese Tatsache in den Raum geworfen wird, zusammen mit Fakten, dazu dieser lockeren, amerikanischen Art, also das ist einfach göttlich, das ist wunderbar und das hat mir riesig und richtig, richtig gut gefallen. Momentan, also wenn man den aktuellen Zeitgeist unbedingt noch befriedigen möchte, würde ich sagen, das Raw-Team gefällt mir ganz gut. Also das hat man wirklich sehr, sehr gut untergebracht. Michael Cole zusammen mit Jerry Lawler und JBL, da ist Erfahrung mit dabei, da ist Humor mit dabei, was ihnen vielleicht ein bisschen fehlt immer. Das ist eben die Tatsache, dass sie nicht so sehr aufs Match achten, sondern dass sie den Faktor mal außer Acht lassen, sondern halt auch immer ihren Humor zu sehr einfließen lassen. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber ansonsten machen die echt einen guten Job. Ja, das war meine kurze Übersicht. Ach, so kennt man das gar nicht. Das war ja relativ schnell vorbei schon. Aber gut, nächste Frage. Wie stehst du zu Fäden zwischen Kommentatoren? Und natürlich rede ich als Beispiel davon natürlich von Jerry the King Lawler und Michael Cole als großes Beispiel dafür. Okay, man muss sagen, Wrestling ist eine Unterhaltungssparte, darf man nicht außer Acht lassen, aber wenn es dann um Kommentatoren geht, die gerade in solchen Situationen Neutralität bewahren sollten und nicht mit in die Storylines eingegliedert werden sollen, da sollte ja doch eine gewisse Klassifizierung vorhanden sein, finde ich das nicht gut. Denn eigentlich ist es so, der Kommentator soll die Bilder, die man im Fernsehen sieht, also die visuelle Darstellung von Bewegtbildern, die eben im Fernsehen da sind, die soll der Kommentator, und das kann ich jetzt auch wörtlich zitieren, soll der Kommentator erläutern die Wichtigkeit des Themas, er soll die Bedeutung interpretieren, er macht mit Zusammenhängen vertraut, er stellt Kombinationen an, er wägt unterschiedliche Auffassungen ab, setzt sich mit anderen Standpunkten auseinander und verhilft dem Leser bzw. dem Zuseher dazu, sich ein abgerundetes Bild über das Ereignis zu machen. Genauso kann ich das zitieren, das kommt vom Projektteam Lokaljournalisten, ABC des Journalismus, aus der 6. Auflage des Jahres 1990. Und deswegen bin ich ganz ehrlich der Auffassung, dass ich das nicht tolerieren kann, weil ich es auch einfach nicht verstehen kann. Okay, mal so ein einmaliger Engel, warum nicht? Ich meine, es kann ja auch unterhaltsam sein. Es kann unterhaltsam sein, wenn man wirklich auch die Fakten noch beibehält und einfach mal ein paar Zwistigkeiten anfängt. Bloß wenn das dann wirklich ein langer Zyklus ist, der sich wirklich lange zieht, wie bei den englischen Kommentatoren, wo es dann langsam lächerlich wird, mit unglaublich sinnvollen, und das ist jetzt Sarkasmus, mit unglaublich sinnvollen Storylines zusammenhängen, dann kann ich das nicht tolerieren. Sorry. Also der Hintergrund sollte trotz, also bei aller Liebe, trotz allem analysiert und erklärt werden. Und außerdem sollte die Meinung des Geschehens immer wieder argumentativ belegt werden. Dazu soll sich der Zuschauer ja auch eine eigene Meinung zum Thema bilden. Das vergessen auch einige. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an Günther Zapf finden kann. Günther Zapf hat zum Beispiel auch in unserem Interview gesagt, er sieht sich nicht als Bildbeschreiber, sondern, was im Wrestling eigentlich gut ist, hat er auch selbst gesagt, er möchte die Bilder eigentlich eher mit Fakten untermalen. Trotz allem ist das eigentlich was Falsches, weil die Kommentatoren vergessen meist auch immer in ihren jeweiligen Sparten oder Resorts Fakten so zu unterstreichen, dass eben auch die Zuschauer sich eine Meinung zum Thema bilden können. Das fehlt bei vielen. Es gibt ja verschiedene Arten von Kommentaren, laut Walter von La Roche, wie Argumentationskommentar zum Beispiel. Das ist ja schon wieder diese Sache, die ich gerade angesprochen habe. Sich eine eigene Meinung zum Thema bilden, damit den Zuschauer anregen. Gibt's geradeaus Kommentar und dann gibt's auch den Entweder-Oder-Kommentar. Da gibt's verschiedene Arten von Kommentaren. Aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen mit den Storylines. Also, was da im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist bei WWE. Also, das fand ich nicht gut. Das fand ich richtig, richtig schlecht. Weil der Zuschauer keinen Überblick mehr hatte letztendlich. Und deswegen muss ich das eher mit einem kleinen Kontrapunkt abstempeln. Ja, Kommentatoren im Mainstream-Wrestling nur am Kommentatorentisch oder auch aktiv im Geschehen drin, und das kannst du jetzt interpretieren, wie du willst, und ich würde es als kleine Beihilfe interpretieren, zum Beispiel mit Test, der ja neben seinem Job als Kommentator auch noch in den Aces and Aids engagiert ist. Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn Kommentatoren in die Storylines eingreifen, dann sollten sie zumindest eine Neutralität bewahren. Jetzt sind wir ja wieder bei, also Neutralität muss nicht unbedingt sein, klar, aber die Fakten müssen neutral unterstrichen werden, sagen wir es mal so. So ist es okay. Die Fakten müssen rübergebracht werden, damit der Zuschauer das nachvollziehen kann. Bei Tess bin ich der Meinung, dass er das wirklich gut rüberbringt. Also die Zuschauer können das absolut nachvollziehen, was Tess meint. Und wenn man das dann auch wirklich chronologisch durchgeplant hat, in den Drehbüchern, ist das auch soweit okay. Bei Tess ist das durchgeplant gewesen, da hatte alles Hand und Fuß, wie man ihn integriert hat in die Aces and AIDS-Gruppierung. Das hatte Sinn und letztendlich auch, wie er am Kommentar agiert, dass er eben nicht seine Haltung vergisst, seine Grundhaltung, seine neue Grundhaltung mit den Aces and Eights vergisst, sondern immer wieder neue Fakten auftischt, die auch nichts mit den Aces and Eights zu tun haben. Und das finde ich halt top. Du hast da eine perfekte Komponente gefunden bei Tess, dass du ihn eben auch trotz seines wirklich, dass er Partei ergriffenen Hintergrunds, dass du den trotzdem noch Neutralität bewahren lässt. Und das finde ich ja bei Tess wirklich bewundernswert. Und das finde ich auch insgesamt nicht schlecht, wie man das momentan macht mit Tess. Wenn man jetzt mal von Tess absieht und irgendeinen Superstar, wie gesagt, oder irgendeinen Kommentator integriert und es wirklich Hand und Fuß hat und nicht irgendein Stunner ist von Steve Austin gegen Josh Matthews ohne Sinn, dann stehe ich, also habe ich gegen das Ganze nichts. Aber wenn das wirklich nur so ein Stunner ist, also dann, ja, da werden die Kriterien dann doch schon mal, oder die Messlatte wird höher gesetzt und dann kommen die Kritikpunkte dann doch schon eher ans Licht. Ja, mein lieber Lenny, wie betrachtest du denn den Beruf des Kommentators? Ja, ich hätte auch Arschloch sagen können. den Ruf des Kommentators. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Der Ruf des Kommentators. Also normalerweise ist es ja heute so, das ist aber auch der moderne Zeitgeist, die Neidgesellschaft, die da immer mal wieder durchkommt. Und Günther Zapf hat das zum Beispiel ja auch bei uns im Interview gesagt. Ich rezitiere immer wieder Günther Zapf, aber es hat halt auch, es hat eben auch seine potenzielle Wichtigkeit, dass eben der Ruf des Kommentators immer wieder an großen Fehlern festgemacht wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, irgendein Fußballkommentator, Bela Redi zum Beispiel, ZDF, macht einen großen Fehler, wirklich einen groben Schnitzer, während eines Fußballspiels, Bayern gegen Real Madrid zum Beispiel, oder direkt im Champions-League-Finale. Da haben ihn so, so viele kritisiert, weil er zum Beispiel bei den Toren nicht richtig aus sich rausgeht. Was kein Manko ist, bei aller Liebe, das ist kein Manko, er berichtet sachlich. Aber einige sind eben der Meinung, dass man aus sich rauskommen muss, wenn man kommentiert. Es ist aber eben kein Muss. Das steht nirgendwo in den Regularien, das steht nirgendwo in einem Regelwerk, dass man das muss, dass man das anwenden muss. So ist das nun mal. Und einige fühlen sich dann eben nicht bestätigt in ihrer Meinung, weil sie entweder Dortmund- oder Bayern-Fans sind und tolerieren dann eben nicht, dass Marcel Reif da gejubelt hat zum Beispiel. Da ist es doch lieber, eigentlich insgesamt betrachtet, wenn er ruhig bleibt, da kann es ihm letztendlich keiner übel nehmen. So sieht zumindest die Strategie auf dem Papier aus. Wenn man sich das dann allerdings mal ausrechnet, dass dann doch einige sich so ergriffen fühlen von der Niederlage, wirklich so niedergeschlagen sind, dann gehen die natürlich auch auf den Kommentator los. Wenn der da irgendwie mal was Falsches gegen die eigene Mannschaft gesagt hat, zum Beispiel man ist Schalke-Fan und Redi sagt, ja, klares Foulspiel vom Schalke, obwohl es nicht mal ein Foulspiel war. Na klar, dann gehen die alle auf den Kommentator los. Und genauso ist das auch im Wrestling. Wenn zum Beispiel ein Move falsch benannt wird, Carsten Schäfer zum Beispiel, das ist ja das Hauptthema eigentlich momentan, wenn man auf die Kommentatoren zu sprechen kommt, dann gehen die alle frontal auf den Schäfer los. Und das ist jetzt auch kein Witz oder so. Die gehen wirklich frontal drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Die fahren geradewegs auch über sein Gesicht. Und genauso ist es eben auch. Also wenn man sich mal hier im Cyborg verschiedene Kritiken anschaut zu seinem Kommentar, dann fällt einem auf, meine Güte, ist das negativ. Man findet da generell nichts Positives über Carsten Schäfer. Und deswegen finde ich das schon ein bisschen erschreckend, dass man aufgrund eines groben Schnitzers dann doch so auf die Omme kriegt, wie man das so schön hier in Sachsen sagt. Aber na gut, was willst du dagegen machen? Der Ruf des Kommentators ist nun mal gefährdet. Und mit dieser Rolle musst du aber auch zurechtkommen. Wenn du dich darauf einlässt, Kommentator zu werden, dann musst du auch damit zurechtkommen, dass dich einige nicht mögen und andere mögen dich halt. So ist das eben auch in der Sparte des Wrestlings. Kleisi? Ja, ich habe jetzt eigentlich auch keinen größeren Punkt mehr als Fragen. Du hast jetzt alles... Ich hätte noch eine. Ja, dann hau raus. Ja, Lenny, mein Lieber. Wie siehst du das denn so, wenn jetzt zum Beispiel ein CM Punk oder sonst jemand, der gerade in der Fehde involviert ist, als Special Guest Kommentator ein Match seines Fehdengegners kommentiert? Das finde ich nicht schlecht, weil das trägt der Storyline wiederum bei. Also das muss man ja absolut sagen, gerade einige, denen schlummert ja wirklich Talente. Also CM Punk zum Beispiel, also wenn der kein Wrestler geworden wäre, ich hätte ihn gleich als Kommentator eingesetzt. Weil der so wortgewandt ist, weil der rhetorisch wirklich sehr, sehr bewandert ist und deswegen musst du den dann auch ins Kommentatorenpult fairerweise setzen. Das finde ich nicht schlecht. Das kann ich jetzt auch ganz, ganz kurz und prägnant erläutern. Wenn es da irgendwelche Wrestler gibt, die besonders wortgewandt sind, wie Zeb Coder oder CM Punk oder Chris Jericho, die natürlich die Storyline vorantreiben. Hier geht der Grundsatz des Kommentars natürlich nicht. Die müssen da nicht neutral bleiben. Das ist ja jetzt im Sinne der Storyline logisch. Aber jetzt stellt man sich mal eine Situation vor. Der Kommentator oder beziehungsweise alle Kommentatoren haben eine gewisse Gesinnung. Wie wäre es denn, wenn dann irgendein Superstar sich ans Kommentatorenpult setzt, der Face ist, und dann von zwei Kommentatoren, die heelisch agieren, bis aufs Äußerste dezimiert wird, dann ist der Kommentator doch stärker als der Superstar. Und das ist doch nicht im Sinne des Produkts. Deswegen, und da macht man große Fehler bei der WWE. Sowas darf nicht vorkommen, macht man allerdings ziemlich oft, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Superstars im Kommentatorenpult. Wenn sie wortgewandt sind, wenn sie sich wirklich bereit fühlen, Titus O'Neil ist da auch ein großes Talent, der kann da sicherlich auch mithalten am Kommentatorenpult, klar. Ja, okay. Schön. Dann komme ich mal zu meinem letzten Punkt. Ich habe hier ein paar Kommentatoren aufgeschrieben und dann möchte ich gerne mal von dir wissen, was du kurz und knapp von ihnen hältst. Und als Nummer 1 natürlich unser aller Freund Carsten Schäfer. Ich hätte wissen müssen, dass das als erstes kommt. Ich persönlich identifiziere Carsten Schäfer ja mit der deutschen WWE-Fassung. Weil man kann sich persönlich auch einfach keinen anderen Kommentator vorstellen. Also so ist das nun mal. Das ist kein Novum. Das sagt sicherlich jeder, der regelmäßig Wrestling guckt. Egal, ob das jetzt eben die DVDs sind oder ob das jetzt bei Sky oder im Free-TV ist. Momentan ist es ja nicht mehr am Free-TV. Der wird sagen, ja, Carsten Schäfer ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Stimme kenne ich. So, das ist aber auch das Einzige, was hängen bleibt. Die Stimme bleibt hängen. Was wiederum negativ hängen bleibt und was sogar nervt, ist, dass er total oft abschweift im Match. Also, weil er die Moves eben nicht kennt. Und deswegen ist das eigentlich seine Rettung, sag ich mal. Wenn es da Tourankündigungen gibt, dann flüchtet er immer in dieses Gebiet rein. Weil er ganz genau weiß, ja, vielleicht weiß ich, also den Move wusste ich jetzt nicht. Jetzt versuche ich das ein bisschen zu übertünchen. Und dann gibt es auch verschiedene Füllwörter, die viele Kommentatoren anwenden. Und Carsten Schäfer ist eigentlich sozusagen der Gründervater, der das Ganze eingeleitet hat. Die Füllwörter, die eigentlich manchmal ziemlich sinnlos sind im Kommentar, werden von ihm meist einmal angewendet. Und das mag ich auch nicht so sehr. Der hat natürlich durch seine jahrelange Erfahrung, ich meine, der macht das jetzt 20 Jahre, logisch, hat ja ein gewisses Fachwissen, sonst wäre er kein Wrestling-Kommentator. Aber wenn man die Moves, und das ist eben auch das Manko, was Günther Zapf gesagt hat, er wäre gern ein Bildbeschreiber. Da brauchst du wirklich einen Fachmann. Und deswegen sage ich ja immer wieder, Sebastian Hackel hat die Erfahrung, mit dem habe ich ja auch selber schon gepodcastet. Ich habe bei dem wirklich gemerkt, der weiß so viel, der weiß auch die Moves. Also, ich weiß nicht, Carsten Schäfer ist für mich nur der, mit dem man die WWE in Deutschland personifiziert, aber nicht der, der am Kommentator halt die anderen überragt. So ist es nicht. Also für mich ist das einfach nur ein Kommentator und nicht irgendein Idol oder ein Vorbild. Ist einfach nur Carsten Schäfer. Fertig. Okay, ah gut, wir sind ja mit ihm aufgewachsen, somit, naja. Sebastian Hackel hast du schon angesprochen, hast ja vorhin auch schon deine Meinung zu abgegeben, somit brauchen wir den eigentlich nicht mehr großartig besprechen. Somit kommen wir zu dem Mann, der letztens im KFA-Podcast mit uns drei und dem Jan ein Interview geführt hat, nämlich dem ehemaligen WWE-Kommentator Günther Zapf. Günther Zapf. Na gut, also ich hatte eigentlich vor dem Interview immer eine ziemlich komische Meinung zu seinem Kommentar. Also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn bedeutend besser als Carsten Schäfer. Klar, er war für mich, was WWE angeht, die Nummer 1. Aber er hat es eben auch selbst irgendwie ein bisschen verraten im Interview, indem er eben gesagt hat, er würde gerne ein Bildbeschreiber sein. Der ist natürlich, wie sagt man dazu, so schön, ich muss gerade mal aufs Wort kommen. Allrounder, besser gesagt, so Generalist ist er. Also er kommentiert ja Eishockey, er kommentiert Golf, er kommentiert Football, er kommentiert Wrestling. Und es ist dann natürlich logisch, dass du auf dem einen oder anderen Gebiet weniger bewandert bist, als natürlich auf den anderen Gebieten. Es ist auch ganz logisch. Ich würde sagen, Günther hat die wenigste Ahnung sogar vom Wrestling, also zumindest was die Moves angeht, aber dafür hat er einen höheren Unterhaltungsfaktor. Ich kann ja auch nochmal ganz, ganz kurz auf eine Aussage zurückkommen von Christian Michael Jakobi, WXW-Gesellschafter und ebenso auch Marcel Manka, der bei uns im KFA-Podcast-Team ist, die eben den Entschluss gefasst haben, dass Günther Zapp früher immer gesagt hat, ja, und hier in der WWE geht sowieso immer die Post ab. Ja, und das stimmt auch. Günter Zapf hat Carsten Schäfer in seiner Meinung fast nie widersprochen. Das ging bis 2005 ungefähr so. Dann war es auch immer mal so, dass Günter Zapf so ein bisschen das Jerry Lawler-Gimmick eingenommen hat, ne? Verbale Masturbation, während die was kämpfen und so weiter und so fort. Das hat dann zum Glück wieder abgenommen, wahrscheinlich aufgrund des PG-Ratings. Aber Günter Zapf hat sich so im Laufe der Jahre, das hat man auch irgendwie im Kommentar gemerkt, also deswegen muss man auch nochmal auf eine Aussage vom Cyborg zurückkommen, die ja auch unter unser Interview schrieb, dass man Günter Zapf durchaus angemerkt hat, dass da doch vielleicht irgendwas vorgefallen ist mit Carsten Schäfer. Und ich habe das auch bewusst am Kommentar gemerkt, die hatten dann doch schon so ihre Zwistigkeiten. Also ganz geheuer waren die sich nicht mehr, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und deswegen wurde der Kommentar zwischen den beiden, also aufgrund Differenzen vielleicht, aufgrund von Differenzen, in den Jahren sogar besser. Weil es nicht mehr so aufeinander abgestimmt war, weil sie sich öfters widersprochen haben und weniger klein beigegeben haben. Und deswegen war das vielleicht in den Jahren nicht mehr so am Rande der Unerträglichkeit. Also bei Günter Zapf muss ich jetzt mal Wind aus dem Segel nehmen. Den fand ich nie unerträglich. Den fand ich immer richtig gut. Aber jetzt halt, jetzt so ein bisschen, das war, fand ich auch ein bisschen schade, dass er aufgehört hat. Gerade weil er eben so sympathisch war im Interview. Deswegen bereue ich das jetzt wirklich. Weil er ist ja wirklich sympathisch. Also ich glaube, Kleisi, Leon, ihr könnt mir da zustimmen. Auf jeden Fall. Ja, und deswegen finde ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass er jetzt dieses Jahr aufgehört hat. Also sicherlich einer der Vorreiter. Gerade, dass er da fürs Interview eingewilligt hat bei uns, das war schon eine große Geste und von dem Mann halte ich wirklich viel. Aber er hat ja auch nicht gesagt, dass er abgeneigt ist, irgendwann wieder für die WWE zu kommentieren. Genau. Na, man sollte halt die Entwicklung abwarten. Alles ist möglich, wie er es so schön gesagt hat. Na, mal sehen. Also ich denke schon, dass vielleicht doch irgendwas an den Aussagen dran war, weil wenn Carsten Schäfer, ich weiß ja immer den Namen, weil wenn Carsten Schäfer wirklich im Live-Chat von Sky geschrieben hat, dass da irgendwas vorgefallen ist, dann wird das sicherlich schon was gewesen sein. Oder es ist eben auch der angesprochene schiefe Humor, dass sie da so ein bisschen ähnlich sind und Carsten Schäfer da einfach ein bisschen das ganze Geschehen auf die Schippe genommen hat, weil er ja auch in den Internetforen ziemlich aktiv ist. Gut, dann habe ich noch zwei Namen, die packen wir direkt mal zusammen und die kommentieren TNA Wrestling auf Sport 1, vorher auch auf Sky, nämlich Nick Held und Mike Ritter, für mich meiner Meinung nach die mit Abstand besten deutschen Kommentatoren und die haben ja auch immer eine kleine Fehde miteinander. Ich glaube, Mike Ritter ist es, der immer zu den Heels hält meistens, auch zu den Snakes und Nick Held hält dann zu zum Beispiel Jeff Hardy. Aber wie ist deine Meinung zu den beiden? Sehr, sehr gut. Und ich glaube, so kann man das eigentlich auch unterstreichen, weil sie sind sehr jugendlich angehaucht, möchte ich sagen. Also die Kommentare basieren auf einem ansprechenden Hintergrund für Jugendliche. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, ich finde, dass sie den aktuellen Zeitgeist des 21. Jahrhunderts besser getroffen haben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine WWE-Sendung anguckt mit Carsten Schäfer und so weiter, dann fühlt man sich direkt in Zeiten des Gladiator-Films in einem 18. Jahrhundert zurückversetzt. Und hier ist das eben auch, hier ist das eben nicht der Fall bei Nick Held und Mike Ritt. Nick Held und Mike Held, auch nicht schlecht. Nick Held und Mike Ritter, weil sie doch eben sehr, sehr aktiv am Kommentar sind. Also sie fiebern auch mit, nicht wie bei den WWE-Kommentatoren, wo Emotionen wirklich zu oft auch einfach zu kurz kommen. Und hier ist das eben nicht der Fall. Also die beiden fiebern richtig mit, man merkt denen wirklich an, dass die Spaß fürs Wrestling empfinden, dass denen das nicht zur Last fällt. Und genau das ist eben auch das Wichtige. Der Funke muss auf den Zuschauer bzw. den Zuhörer eben in diesem Fall überspringen und das überspringen und genau das ist hier eben erfolgt und deswegen finde ich die beiden noch einfach klasse, was den Kommentarstil auch angeht. Das ist weniger gezwungen, das ist nicht einfach so dahergeredet, das ist schon ein bisschen mehr dahergeredet, genauso muss man das betonen. Es ist nicht gezwungen formuliert, sondern es ist einfach spaßig. Es macht einfach Spaß, den beiden zuzuhören. Genauso muss ich das dann auch beenden. Ja, schließe ich mich vollkommen an. Deswegen schaue ich auch gern mal zweimal die Woche auf Sport 1 TNA, weil die beiden faszinieren mich eigentlich immer wieder und die beiden werden auch nie langweilig. Na gut, Mike Ritter hat ja noch ein schönes Nebenhobby, nämlich das Singen. Macht er ja, glaube ich, bayerische Volksmusik macht er ja noch nebenher. Da wollen wir aber nicht drauf eingehen und ich habe jetzt keine Fragen mehr. Leon, hast du noch was? Nein. Lenny, möchtest du noch irgendwas loswerden an Fragen an uns oder irgendwelche Themen? Ja, ganz genau, denn wie findet ihr denn die Independent-Kommentatoren? Zum Beispiel Valanti Zanti ist ja da ganz, ganz großer Kandidat. Also ich denke schon, dass der eigentlich für destiniert ist für höhere Aufgaben. Also den finde ich top. Prädestiniert ist für höhere Aufgaben, genau, das ist das richtige Wort. Also ich denke schon, dass Valanti Zanti aufgrund seines profunden Wrestling-Hintergrunds und auch Wissen und gerade aufgrund seines großen schauspielerischen Talentes eine große Zukunft hat. Also Valanti Zanti mag ich unheimlich, seinen Kommentator-Kollegen, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwas mit P. Ja, man muss jetzt auch mal ein bisschen ernst bleiben, ne? Also ich glaube, ja, der hat meiner Cornflakes-Werbung mitgespielt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er ich heißt. Ich glaube, ich weiß, wie er heißt. Wie heißt er denn? Pancakes? Bocconi heißt er. Genau, Bocconi. Bocconi, der ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, der stellt sich viel zu viele Sachen vor, ne? Man kann ja mal Situationen vorstellen. Demolition Davis zeigt im Ring im Big Splash. Und dieser Bocconi, ne? Der Typ mit den Cornflakes und so, mit dem GFW-Spielzeug, der ruft dann eben, wow, 450 Shooting Star Press, Homicidal, Suicidal, Death Defying, Sabu Splash oder irgend sowas. Ja, und da stellt sich halt viel zu viele Sachen vor und deswegen finde ich das auch einfach nicht okay. Ja, da müssen wir darauf hoffen, dass der Herr Valanti dem Herrn Bocconi nochmal ein bisschen auf die Finger klopft, den ein bisschen härter rannimmt beim Kommentieren, damit das auch was wird mit dem Herrn Bocconi, ne? Ja. Auf die Toilette einer gewissen Company. Ja, vor allem ein bisschen härter, das ist das richtige Stichwort. Ja, es gibt da ja so ein paar geheime Veranstaltungsnamen, die bei der NEW noch... Das ist die Company. Ne? Aber die lassen wir mal raus. Ja, naja, also ich muss sagen, ich schließe mich da eigentlich an, weil Valanti Zanti ist eigentlich ein recht guter Kommentator und... Ach so, was man auch noch, kann man ganz vergessen, was wir auch noch ansprechen müssen, unbedingt, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, ist das Thema Eindeutschungen der Kommentatoren. Was haltet ihr davon? Mal eure Meinung. Also, ich kann ja mal ein paar Beispiele wiedergeben, die habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich sie so lustig fand. Geradlinige Gesellschaft, geschäftsführender Leiter von SmackDown und weltstärkster Slam. Ja, und Brahma-Stier. Ja. Neckleisig, Brahma-Stier. Ja, oder königliches Rumpeln. Ja, Eindeutschung. Ich glaube, Günther Zapf hat das auch im Interview gesagt. Das muss sein, weil nicht jeder von den ganzen Experten, die sich das auf Sport 1 oder Sky angucken, ja, auf Sport 1 ja nicht mehr, nicht wissen, was die davon sich geben auf Englisch. Von daher ist es an sich ganz also wichtig. Das ist vielleicht auch nicht, für wenn sie Deutsch reden. Das ist ja das Problem. Das wissen die ja auch nicht, wenn sie Deutsch reden, was die von sich geben. Ja, ich fände es auch schon an, ich glaube, solange es nicht so vehement wie bei Carsten Schäfer ist, geht schon okay. Aber nichtsdestotrotz ist das nervtötend, wenn das so grundlegende Sachen sind und die da übersetzt werden. Das also ist auch einer der Gründe, warum ich mir das Ganze auf Englisch anschaue. Also ich weiß noch, Brahma-Stier von Sebastian Hackel bei SmackDown, das war schon ganz schlimm. Ja, da habe ich mich direkt an meine Promo zurückerinnert, die ich mal für die WWE eingesprochen habe. Königliche Rumble. Der Brahman-Stier! Er ist mutig! Er ist ungezügelt! Das ist der Fels! Und er kommt zum WWE-königlichen Rumpeln! Dieses Rumpeln wird gerockt! Replay. Premiere. Na gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt so langsam aber sicher durch, ne? Genau, ich glaube, so kann man das sagen. Ich bedanke mich bei euch, war ein schöner Talk. Ja, wir bedanken uns bei dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast, um in unserer 100. Ausgabe dabei zu sein. Ja, ich habe eigentlich erst gedacht, naja gut, Wrestling Replay brauche ich nicht. Nee, ne? Ja, das lieber nach Potsdam gehen, ne? Ja, genau, da gehe ich nach Potsdam, ne? Da habe ich wenigstens Bock ohne Cornflakes. Ja, ne? Aber dann ist mir eingefallen nach 100. Episode, da muss dem Gleisi ja mal gratulieren und den auch mal fest, und den Leo natürlich, die beiden mal fest hier in die Arme nehmen und mal richtig schön knuddeln, und das haben wir jetzt gemacht, ja. Ja, und Michael Jakobi weiß es ja noch nicht, aber bei der World Triangle League im Oktober gibt es ja schon das Match Leon gegen Lenny und mit Kleisi an der Ringseite mit ein paar Gläsern Bier. Ja, da wollte Kleisi gerade seinen Künstlernamen nennen. Robin Kleisitzki. Robert Kleisitzki. Robert, ja, sorry. An dieser Stelle zum Raphael. Natürlich Otto Kluge grüßen wir auch noch einmal recht herzlich. Genau wie den Norbert natürlich, der leider nicht. Und Angelo Pucorni. Morgen gewittert's. Ne? Bei uns glaube ich nicht. Bei mir ist es wenig. Ich wollte auf Otto Kluge anspielen. So. Ey, auf jemand anders wolltest du anspielen mit Blitzen garniert. Garniert mit Blitzschlägen, auch als Gewitter bekannt, bei denen man den Eindruck bekam, dass es schon bald nass werden würde. Ja, und mit diesem Statement verabschieden wir uns von dir, Lenny, und danke, dass du da warst. Ciao. Ciao. Und da war der Lenny auch schon weg. Ja, war eine lustige kleine Runde mit ihm wieder. War ja auch schon jetzt, na, des Öfteren kann man nicht sagen, bei uns zu Gast. Ich glaube erst zweimal. Aber ist immer wieder lustig auch hier. Dreimal. Einmal. Jetzt heute, dann einmal bei Raw und bei WrestleMania in der Pre-Show. Ja. Auf jeden Fall. Und als nächsten Gast haben wir gleich den Felix da. Ja, und den holen wir doch jetzt auch einfach mal hier rein. Ja, und eigentlich, während wir hier auf den Felix warten, können wir eigentlich mal kurz sagen, bisher läuft ja eigentlich recht gut, ne? Dem würde ich mich voll und ganz anschließen. Also, wir sind jetzt ein voller Erfolg. Ja, finde ich auch. Wir hatten jetzt schon den Dennis, den Elias und den Lenny. Und da ist der Felix. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Kleisi, hallo Leon. Hallo. Wie geht's dir? Ja, mir geht's einigermaßen gut, außer dass gerade so eine riesige Gewitterwolke über uns schwebt. Überall ist eigentlich wolkenlos und eine fette Gewitterwolke über unser Dorf. Ja. Aber sonst super. So ist das doch prickeln. Ja, bei uns ist Regen, Sonne, irgendwas, ich weiß es nicht. Aber bei mir ist es nur windig, aber dafür sieht ja fast aus, als würden sich die Bäume umbiegen. Ja, hier auch ein bisschen. Ist doch schön. Jo. So ist das auch sommerlich. Ah gut. Ja, Felix, du hattest das Thema zweite Jahreshälfte in der WWE ab Money in the Bank. Ist genau. Das richtig? Ja, ja. Ist dann total. Ja, dann komme ich doch mal zu meiner ersten Frage. Ich muss da mal ein bisschen rumsuchen hier. Was denkst du, wer gewinnt denn die Money in the Bank Koffer? Schwierig dieses Jahr. Also, auch wenn er vielleicht ein bisschen weit geschaut ist, der Tipp, ich sage, den Smackdown-Koffer wird Cody Rhodes gewinnen, weil der wird jetzt so dargestellt, so unscheinbar, als wenn er nicht gefährlich wäre, aber ich glaube, jetzt die zweite Jahreshälfte könnte seine sein. Also den Smackdown-Koffer sage ich Cody Rhodes. Und den Raw-Koffer, also den Koffer für den WWE-Titel, fast noch schwerer, wenn ich ehrlich sagen soll. Da ist natürlich ein heißer Kandidat Curtis Axel. Und ja, glaube ich auch, dass er das macht. Gut, ich sage, bei SmackDown bringt man endlich Christian zurück, sage ich jetzt einfach mal, und der wird das Ding dann gewinnen. Und in Raw sage ich, oh, das ist so schwer, da gebe ich einfach mal einen Wunschtipp ab. Nämlich Antonio Cesaro, was zwar nicht passieren wird, denke ich, aber mein Wunschtipp, aber was denkt der Leon? Der Leon denkt, dass bei SmackDown endlich Cody Rhodes sich den Koffer holt, nachdem er momentan überhaupt nichts mit ihm läuft, und bei Raw, ja, ich habe ja am Anfang des Jahres in diversen Jahresrückblicken und so weiter und so fort getönt, Antonio Cesaro macht's, von daher schließe ich mich dem Kleisi, aber auch nur als Wunschtipp an mit Antonio Cesaro. Das finde ich doch gut. Hast dich also jedem einmal angeschlossen. Ja, nächste Frage. Wir haben ja jetzt schon drei Paul Heyman Guys mit Curtis Axel, CM Punk und Brock Lesnar. Was denkst du, wie wird es mit den dreien und natürlich mit deren Manager Paul Heyman weitergehen? Ja, also ich denke mal, es wird diese geplante Sommerfehde geben, hier Brock Lesnar gegen CM Punk. In welcher Art und Weise da Curtis Axel noch mit involviert sein wird, das boah, weiß ich noch nicht zu vermuten, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir beim SummerSlam Punk gegen Lesnar sehen werden und dass Punk jetzt auch diesen Sonntag schon face-turn. Und dann mal gucken, wie Lesnar dann zurückkehrt. Und aber jedenfalls werden die sich über den Sommer battlen. Ja, hoffentlich. Das wird auf jeden Fall ein geiles Duell. Ja. Und ich denke mal, da wird Brock Lesnar ein gegen CM Punk dann auch mal ein hartes, aber auch richtig gutes Match, welches nicht ganz auf die Härte versiert ist, abliefern. Und auf so eine Paarung freue ich mich eigentlich sehr. Mhm. Ja, aber jetzt kommen wir mal kurz zu den beiden, ja, den beiden wichtigsten Titeln, nämlich dem WWE und dem World Heavyweight Titel. Momentan ja Dolph Ziggler als World Heavyweight Champion, verteidigt ja bei Payback gegen Alberto Del Rio. Und John Cena als WWE Champion und verteidigt in einem Three Stages of Hell Match gegen Ryback. Ja, wie wird es denn mit den beiden Titeln weitergehen? Werden Dolph Ziggler und John Cena auch noch am Ende des Jahres die Titel halten? Mag ich zu bezweifeln. Vielleicht Cena, aber ich sag, Ziggler wird, ich glaube, der wird nur bis zum SummerSlam das Gold haben. Beim SummerSlam wird es einen Titelwechsel geben. Wer da in Frage kommt als neuer Titelträger, vielleicht sogar, ja, hört sich ein bisschen dummer, vielleicht Becky Langston, wenn er demnächst irgendwann face-turnt, was ich schon glaube. Weil sonst, ich denke mal, Del Rio, aber auch Orton, Sheamus, womöglich sind die auch alle im Sommer wieder im Titelgeschehen drin. Das sind alles Kandidaten, die dann Ziggler früher oder später den Titel abnehmen werden. Und ja, beim WWE-Titelgeschehen, ich denke schon, dass Cena noch eine Weile Champion sein wird. Ob es ganz bis zum Ende des Jahres reicht, boah, weiß ich nicht, aber definitiv wird jetzt erstmal nicht Ryback die Titel gewinnen. Und ja, mal gucken, was so die nächsten Monate mit sich bringen. Glaubst du, es wird noch ein drittes Aufeinandertreffen zwischen den beiden geben? Wie soll man ein Three Stages of Hell Match toppen? Also ich denke schon, dass die Fehde, ja, vielleicht ein Match noch, aber nicht mehr. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal von den großen Titeln in der WWE gesehen ganz nach unten, nämlich zu den NXT-Rookies. Mhm. Was glaubst du, wer wird da noch eventuell in die Main-Shows kommen und dann was reißen, eventuell sogar? Ja, schwierig. Kandidat wäre natürlich Cassius Ohno, Chris Hero, weil der ist einfach klasse, hat's drauf und würde mich wundern, wenn er nicht spätestens zum Ende des Jahres in den Main-Roster aufsteigt. Dann auch bei NXT Steven Page, auch wenn sie erst 20, 21, sowas um den Dreh ist, wird das auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis die in die Main-Shows aufsteigt. Und sonst, ja, Conor O'Brien womöglich mit, vielleicht als Tag Team mit jetzt Rick Victor, macht er jetzt wahrscheinlich die Ascension weiter, dass die vielleicht aufsteigen. Corey Graves ist auch so ein Kandidat, aber das sind auch alles nur vage Vermutungen, weil das war ja auch, stand ja auch geschrieben letztens, dass die WWE nicht die Leute zu schnell nach oben holen will, sondern dass die alle mit einer Story hochgeholt werden. Und ich hoffe, das macht man jetzt auch mit der Wyatt Family. Ja, also die Wyatt Family wird ja schon groß angekündigt mit den geilen Promo-Videos und ja, ich glaube, man kann nur hoffen, so schnell wie möglich, dass sie kommen und dann auch relativ ernsthaft und gut eingesetzt werden und dann nicht am Ende gegen die Tons of Funk-Fäden. Ja, also ich glaube, die werden Montag schon kommen. So, jetzt nach Payback. Oh, könnte ich mir eigentlich vorstellen. Oder die tauchen mal kurz bei Payback auf. Das kann natürlich auch sein. Aber wir werden sehen. Zwei Fragen habe ich noch. Bevor dann der Leon seinen Fragenkatalog abarbeiten kann. Nämlich zum Ende des WWE-Jahres hin. Nämlich, was glaubst du, was sind deine Favoriten für den diesjährigen Royal Rumble? Ja. Ja, wer könnte den nächstjährigen Royal Rumble gewinnen? Vielleicht wird es ja wieder ein Comebacker. Das ist immer möglich, aber wer da in Frage kommt, weiß ich nicht. Aber ja, Kandidaten sind schön, wenn Christian mal Royal Rumble gewinnen könnte, was ich aber eher bezweifle. Und also Hauptsache, es wird ein, sag mal, etwas jüngeres Talent, wenn es kein Comebacker wird. Aber jetzt vermuten, wer den Royal Rumble gewinnen könnte. Ja, Cesaro würde ich es wünschen, oder auch mal Cody Rhodes, Damien Sandow, auch wenn er mich im Ring noch nicht so 100% überzeugt, aber so an sich charismatisch, am Mick ist er einfach ein Gott. Mit dem könnte ich mir auch schöne Fäden um den World-Titel vorstellen. Aber jetzt so einen festen Tipp, boah, könnte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ja, ist auch auf jeden Fall schwer. Ich würde auf jeden Fall hoffen, dass es Wade Barrett mal gewinnt. Habe ich ja letztes Jahr auch schon gehofft. So als kleiner Außenseiter-Tipp, dass er endlich mal ins Main-Event kommt. Nach einem, ich denke mal, dass er den Titel verliert gegen Curtis Axel bei Payback. Mhm. Und ja, somit eigentlich die schwerste Frage zum Schluss. Und zwar, es ist auch das größte Event, bevor das neue WWE-Jahr anfängt. Denn es wird ja jetzt schon viel über WrestleMania 30 gesprochen, spekuliert. So die größeren Matches, was denkst du, was könnte da kommen? Ja, es kommt natürlich die Frage, wer nimmt alles teil? Ist The Rock wieder da? Wird Lesnar nächstes Jahr bei WrestleMania da sein? Vielleicht Stone Cold da und wir sehen nächstes Jahr Punk gegen Stone Cold, das wäre natürlich auch Hammer, also würde ich mir wünschen. Ja, dann könnte ich mir gut vorstellen, entweder Undertaker gegen Cena oder Undertaker Lesnar oder Lesnar Rock, also es gibt so viele Möglichkeiten, wer nächstes Jahr im Main Event bestreiten könnte, aber ich würde mir auch ein Main Event nochmal wünschen, weil die beiden es, wenn sie gegeneinander antreten, einfach verdient hätten, nochmal auf so einer großen Bühne gegeneinander anzutreten. Ich wünsche mir irgendwann nochmal CM Punk gegen John Cena bei WrestleMania, weil das ist wirklich, wenn man so will, das könnte die Fehde der, ja, der jetzigen Zeit werden, also das, was Stone Cold gegen Rock in der Attitude-Ära wäre, könnte Punk gegen Cena in der PG-Ära sein. Und das ja. Hoffe ich, dass die vielleicht auch nochmal WrestleMania auf den Aufstieg 30 ist es, glaube ich, noch nicht, aber so 31, 32 könnte ich mir schon vorstellen, dass die da gegeneinander aufeinandertreffen. Ja, auf jeden Fall, weil auch wenn ich zum Beispiel John Cena nicht mag oder wenn man ihn nicht mag, mit CM Punk im Ring, die haben schon eine unglaubliche ja. Harmonie. Ja. Und auch bei Raw haben sie schon grandiose Matches abgeliefert und auch bei den Pay-Per-View-Matches um den Titel. Letzte kurze Frage ist es hier jetzt von meinerseits. Rechnest du mit einem weiteren Match von Stone Cold Steve Austin bei der WWE? Also Gerüchten zufolge soll er ja so fit wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr gewesen sein. Also ich denke mal schon ein Match wird er noch machen. Und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen CM Punk sein, weil diese Fehde lässt man sich nicht entgehen. Wenn Stone Cold für ein Match fit ist, dann wird es gegen Punk sein. Okay. Soll ich machen oder warum? Ja, ja. Nichts mehr? Sag doch was. Ja, du sagtest gerade Fragenkatalog. Katalog ist gut. Ich würde eher sagen Fragenpärchen, aber nichtsdestotrotz, das werden wir natürlich gefeuert raushauen. Und zwar erstens, was sind so deine, ja, Favoriten ist vielleicht das falsche Wort, aber was sind deine, genau, Kandidaten auch für eventuelle Auf- und Absteiger aus dem Main-Roster? Auf und was meinst du mit Absteiger, dass welche nach NXT geschickt werden oder? Nee, sagen wir mal, Ryback verliert jetzt gegen Cena als Beispiel. Was und rutscht in die Midcard. Genau, genau. Ach. Ja, ja, Ryback ist da gleich so ein Kandidat, wenn er eigentlich, auch wenn ich nicht passiert, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der jetzt es nicht hinkriegt, dieses Jahr überhaupt noch einmal den WWE-Titel zu kriegen und ich habe dann irgendwas Gefühl, dass die WWE dann die Motivation verliert, den weiter zu pushen und dass er früher oder später nichts mehr wirklich mit den Haupttiteln zu tun hat. Also es ist gleich so ein Kandidat. So, ja, Aufsteiger. Ich hoffe, dass ich im Main Event irgendwann Antonio Cesaro zu sehen bekomme, also dass der bei den richtig großen Fischen mitmischt. Und genau dasselbe gleiche gilt für Cody Rhodes. Dolph Ziggler hoffe ich, dass er auf dem Level bleibt. Wade Barrett, dass er wirklich zum endgültigen Main Event da aufsteigt, weil, wenn man ehrlich ist, eigentlich hatte er seine höchste Zeit, wo er Anführer von Nexus war. Und dann war er war nie wirklich im Main Event, wenn man ehrlich ist. Er hatte Fäden zwar mit Orton nach Nexus, Fäden mit, ja, keine Ahnung, was war, er hatte Upper Midcard Fäden, aber nie so richtig im Main Event. Deswegen hoffe ich speziell, dass Barrett auch nochmal seine große Zeit bekommt und ja, ob es da noch welche Aufsteiger noch andere geben könnte. Oh, gibt bestimmt welche, fällt mir jetzt sogar spontan keiner ein. Ja, kann man verstehen, das ist auch potenziell aktuell fast ausgeschöpft, würde ich sagen. Da wird mir auch keiner einfallen. Kleisi, wird dir irgendeiner einfallen? Ab- oder Aufsteiger? Aufsteiger. Aufsteiger. Puh. Wenn man es richtig anstellen könnte, könnte man vielleicht ein bisschen was mit Zack Ryder machen, aber das würde ich nicht als Aufsteigen bezeichnen, weil hoch hinaus kann man mit dem natürlich nicht. Ich würde eventuell Drew McIntyre sagen. Ja. Ja, das ist auch. Da musst du jedenfalls irgendwann jetzt von 3MB wegkommen. Ja. Da soll es wohl Gerüchte geben, laut auf Twitter hat er wohl getweetet, dass er eventuell oder irgendwie was nach Paul Heyman kommt als vierter Paul Heyman Guy und Paul Heyman hat zurückgetweetet, interesting. Naja, irgendwie, dass das Chosen One Gimmick wiederkommt. Genau. Fände ich sehr, sehr geil. Ja. Oh ja. So, eine Frage habe ich noch. Ich habe ja gesagt Pärchen, da muss ich mich auch dran halten, und zwar eventuelle Entlassungskandidaten. Hättest du da auf Anhieb einen oder zwei oder drei? Boah, da gibt's einige. JTG warte ich schon seit fast 2 Jahren drauf. Dann auch für Primo, Epico eher. Primo soll ja Backstage eigentlich sehr beliebt sein, weil die Leute ihn da vor allem grandiosen Wrestler halten. Aber zum Beispiel Epico könnte ich mir vorstellen, dass er entlassen wird jetzt irgendwann. Ja, und dann, ich glaube, ein Tyson Kidd werden sie nicht entlassen. Ich glaube, der bleibt in der WWE, aber ja, was gibt's da noch für Kandidaten, die mögliche Entlassungen sein könnten? Da gibt es immer wieder NXT-Talente, die entlassen werden. Aber ja, sonst gibt bestimmt ein paar. Es gibt ein paar, die ich mir wünschen würde, aber bei denen ich wüsste, dass sie nicht entlassen werden. Aber naja, was soll's. Na gut, dann gebe ich zurück an Kleisi. Ja, danke Leon. Und eine Sache ist mir doch noch eingefallen, die eigentlich auch jetzt sehr neu natürlich ist in der WWE, nämlich die Geschichte rund um die McMahons, inklusive Vince McMahon, Stephanie McMahon und Triple H. Was denkst du, was wird da noch kommen? Ja, das wird, denke ich mal, auch eine Sache sein, die uns noch über den Sommer auf jeden Fall hin begleitet. Wo das dann gipfeln wird, habe ich ehrlich gesagt noch keine Vorstellung von. Vielleicht splitten sich Stephanie von ihrem Vater oder Stephanie splittet sich von Triple H und hält sie ihrem Vater und dann gibt es vielleicht irgendwann ein großes Tag-Team-Match, wo sich verschiedene Superstars der einen Fraktion und der anderen Fraktion anschließen und dass es dann vielleicht irgendwann darauf hinausläuft, das endgültige Abtreten von Vince McMahon dann als kreativer Kopf und große Entscheider und was nicht alles. Könnte ich mir vorstellen, dass es so in dem irgendwo da endet. Ja, solange es nicht in einem Match zwischen Triple H und Vince McMahon endet, ist das eigentlich alles gut. Ja. Naja. Na gut, man könnte jetzt eigentlich so viel noch sagen, man könnte über viele Personalien sprechen, die Divas Division, man könnte über Tag Team Division reden, man könnte über ja, alles Mögliche noch reden, aber die wichtigsten Punkte zur zweiten Jahreshälfte der WWE haben wir eigentlich jetzt abgerackert. Und also ich hätte jetzt auch keinen Punkt mehr, den wir noch besprechen könnten oder müssten. Leon, du bist auch durch, oder? Richtig erkannt. Ja, ich bin gut. Felix, hast du noch was? Nö, also ich glaube, eigentlich haben wir so gut alles Wichtige haben wir eigentlich gemacht. Oh, dann ging das ja eigentlich recht flott hier in der Runde durch und ja, war eigentlich eine recht unterhaltsame Runde, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, knapp 20 Minuten, wenn überhaupt, waren. Aber trotzdem natürlich vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um bei unserer 100. Ausgabe teil gewesen zu sein. Es war mir eine Ehre. Ja, das will ich auch hoffen. Ne? Gut, ja, also dann wünsche ich noch einen wunderschönen Restsamstag und natürlich Restwochenende. Ja, euch auch. Dankeschön und bis dann, ciao. Ciao. Ja, da ist der Felix auch schon weg und wir haben nur noch 2 Gäste. Dann haben wir die 100. Ausgabe auch schon hinter uns, nämlich zum einen noch den Jan und dann das große Payback-Tippspiel mit dem Storki. Falls er gleich auftaucht, noch sehe ich ihn hier nicht in der Kontaktliste bei Skype online stehen, aber er ist ja... Kommt ja gleich, glaube ich, auch erst von der Arbeit, deswegen werden wir mal sehen. Aber ich denke mal, der kommt noch, sonst machen Leon und ich einfach schnell das Payback-Tippspiel. Aber gleich kommt dann erstmal der Jan mit dem Thema NXT. Und dann rufen wir ihn auch direkt mal an. Und so, nur noch 2 Gäste, dann sind wir auch schon fertig hier. haben wir jetzt den Felix abgehakt, den Dennis, den Elias und den Lenny. Ja, genau. Und jetzt als nächstes. Nicht vergessen. Bitte? Nicht vergessen. Nein. Ja, und als nächstes ist der Jan dran. Wir warten noch auf ihn. Das Thema NXT, wie ich immer habe. Bitte? Er lässt sich wieder Zeit. Ach ja. Haben wir auch mal ein bisschen. Ja, Entspannung. Entspannungspause. Ist das schön. Übrigens, die DFB-Pokalauslosung ist jetzt vorbei. Der Leon fährt nach Wiedenbrück mit Fortuna Düsseldorf und ich bleib zu Hause und gucke Schalke gegen Nöttingen. FC Nöttingen, genau. Und scheiß, Fortuna Köln spielt gegen, hab ich vergessen. Ich auch nicht. Und die scheiß Baumberger spielen gegen Ingolstadt. Ja, das ist korrekt. Und da ist er auch schon. Hallo Jan. Ja, hallo Kleisi, hallo Leon. Ich grüße euch hier beim Hörerspecial von Wrestling Replay. Ja, ja, grüß Gott. Hier. Ja, soweit ganz in Ordnung. Ich habe mir zwar gerade ein bisschen den Magen verdorben, aber sonst ist alles okay bei mir. Du warst ja am Grillen, ne? Richtig. Was ich nicht alles weiß. Naja. Du hast ja das Thema NXT. Erstmal, wenn ich fragen war, warum wolltest du dieses Thema? Ja, also, warum ich dieses Thema ausgewählt habe, ist ganz einfach. Ich beschäftige mich schon seit 3 Wochen mit dieser Sendung von World Wrestling Entertainment. Also vorher habe ich es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht warum, weil einige auch gesagt haben, NXT ist zurzeit die beste Show in der ganzen WWE. Es lag wohl auch daran, dass ich kaum Zeit hatte wegen meinen Prüfungen jetzt in letzter Zeit. Aber jetzt habe ich es mir mal angetan und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von diesem Format. Es sind sehr, sehr viele talentierte Wrestler dort bei NXT unterwegs, die auch auf jeden Fall Potenzial hätten, mal in den Main-Roster zu kommen. Also da gibt es wirklich, wirklich sehr, sehr viele. Die Show an sich ist sehr, sehr gut aufgebaut, also gefällt mir dieses Produkt ganz klar und darüber wollte ich dann heute hier diskutieren. Ja. Ich bin ja auch seit einigen Wochen wieder regelmäßiger NXT-Gucker, habe damals die verschiedenen Staffeln auch geschaut. Jetzt hat man ja die neue NXT sozusagen in dieser Halle in, ich weiß gar nicht, wo es ist, auf jeden Fall diese NXT-Arena. Und in dieser Woche, in der aktuellen NXT-Ausgabe, war ja ein wunderbares Opening-Match zwischen Antonio Cesaro und Sami Zayn, den die deutschen Independent-Fans und die Ring of Honor-Fans als El Generico kennen. Und hast du dieses Match gesehen? Ja, das habe ich mir auf jeden Fall angesehen. Also wirklich ein Meisterwerk von einem Match. Auf jeden Fall. Gut, Leon, du bist ja nicht so vertraut mit NXT momentan, ne? Das ist leider richtig, aber ich kann ja sagen, ich plane das schon etwas länger, wenn ich das immer so höre von euch beiden oder von sonst dem, die ja hier regelmäßig TNA hätte schon was gesagt, NXT gucken und immer so begeistert sind. Da plant man natürlich schon, dass man sich das mal reinzieht, aber ich als Gymnasiast habe natürlich nicht so viel Zeit und deswegen schwierig. Ja gut, Jan, du hast ja eben gesagt, dass es einige NXT-Talente gibt, die das Potenzial haben, um in die Main-Show zu kommen. Welche wären das denn? Boah, ja, da gibt's ehrlich gesagt schon einige, die ich mir vorstellen könnte, dass die mal in ein paar Jahren im Main-Roster zu sehen sein werden. Vor allem in der letzten Zeit kamen ja sehr, sehr viele von NXT rüber in den Main-Roster. Zum Beispiel Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns, jetzt ja bekannt als The Shield. Dann haben wir auch Big E Langston mittlerweile in der WWE. Jetzt kommt bald eines meiner wahrscheinlich neuen Lieblingsstables, nämlich The Wyatt Family. Also die Promos bei Raw waren ja schon sehr, sehr vielversprechend. Und auch bei NXT hat sich dieses Stable ja mittlerweile schon sehr, sehr gut etabliert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen in den Episoden. Auch vom rein vom Gimmick her, weil es mal endlich mal was komplett Neues ist. Da dieser Bray Wyatt und seine Familie da mit Luke Harper und Eric Rowan. Also das Stable gefällt mir ganz gut. Auf das freue ich mich schon sehr, wenn es dann bei Raw und SmackDown ihr Unwesen treibt. Dann gibt es allerdings auch noch sehr, sehr viele andere, die mich auch schon sehr, sehr lange begeistern. Vor allem der gerade eben angesprochene Sami Zayn, auch besser bekannt als El Generico. Wir kennen den, wer ihn kennt, der weiß, der Mann hat so viel Potenzial. Der Mann hat so viel Charisma, auch wenn ich es schade finde, dass er halt jetzt nicht mal sein altes Gimmick hat mit El Generico, weil ich finde, mit dem Gimmick hätte er noch besser in der WWE angekommen können, also dass es dann bei den Fans dann noch mehr over ist, dass die Fans halt dann richtig mit ihm mitgehen. Schade, dass man das nicht gemacht hat, aber seine ringerischen Leistungen haben nicht nachgelassen, ganz im Gegenteil, er ist ja, also das war nicht mehr so wie bei Ring of Honor Zeiten, er darf ja leider Gottes nicht mehr seinen Brainbuster zeigen, aber sein neuer Finisher, dieser ja, Springboard Tornado DDT, der gefällt mir auch richtig gut, kann er auch perfekt ausführen. In dem Match gegen Cesaro haben wir es gesehen, dass wirklich ein klassisches Match war, und ich denke mal, Sami Zayn, wenn man ihn gut aufbaut, wird er in der WWE eine bedeutende Rolle spielen. Vielleicht wird er ja sogar schon dieses Jahr eingesetzt, aber das glaube ich eher weniger. Also da wird, denke ich, noch ein bisschen Aufbau benötigt werden. Und ich denke mal, Sami Zayn wird bestimmt nächstes Jahr nach WrestleMania bestimmt eingesetzt, vielleicht in den Main-Shows. Also das, da könnte man ihn dann, wenn man ihn jetzt perfekt pusht, dann auch bei Raw und SmackDown sehen. Wen finde ich noch potenziell? Also ich finde noch Corey Graves ist auf jeden Fall jemand, der es, denke ich, in der WWE sehr weit schaffen könnte. Also von den ringerischen Leistungen ein sehr guter Mann. Erinnert mich so ein bisschen an CM Punk. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es auch an seinem Tattoo, was er an den Fingern hat. Was CM Punk ja auch hat mit dem Drug Free. Da hat er irgendwas anderes stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was. Aber der Mann gefällt mir wirklich gut. Hat auch sehr, sehr viel Charisma in sich. Und ich denke auch Corey Graves habe ich jetzt auch im Match gegen Bray Wyatt gesehen. Also der Mann überzeugt mich auch wirklich. Also der wird es definitiv auch sehr weit nach oben schaffen. Jetzt habe ich da natürlich noch so ein paar andere gesehen. Aber eigentlich, jetzt haben wir den neuen NXT-Champion Bo Dallas, der ja auch schon mal bei Raw zu sehen war. In der, ja, ich weiß nicht, ob man es Fehde nennen kann. So eine 2-Wochen-Fehde mit Wade Barrett, glaube ich. Also, hat mir nicht zugesagt, ehrlich gesagt. Also, jetzt ist er momentan NXT-Champion, wie gesagt. Aber so richtig überzeugt er mich nicht. Wer ihn gesehen hat beim Royal Rumble mit diesem Jobber-Theme, da, den er da gehabt hat. Also, Bo Dallas ist ganz ehrlich für mich eine uncharismatische Pflaume, um das so auszudrücken. Also kein Charisma, wenn ich in sein Gesicht gucke, sehe ich irgendwie immer ein Pädophiler. Ich weiß nicht warum, aber Dallas ist nicht unbedingt einer meiner Lieblings-Superstars. Er kann was, er kann zwar was im Ring, aber da ist nicht mehr. Da ist einfach nicht mehr. Er ist, hat kein Charisma. Seine Ausstrahlung ist für die Katz. Also ich weiß nicht, Bo Dallas wird es wahrscheinlich mal irgendwann in die Main-Show schaffen, aber ich hoffe dann mit einem ganz komplett anderen Gimmick, aber sonst gefällt er mir nicht wirklich. Und dann haben wir noch, wer mich dann noch sehr überzeugt, ist Conor O'Brien, die Ascension, wer sich jetzt ja auch nennt, so hieß ja sein Tag-Team mit Kenneth Cameron, aber der war ja letztes Jahr, ist ja letztes Jahr am Steuer mit Alkohol erwischt worden und wurde dann von der WWE entlassen. Schade, schade eigentlich, das Team hätte sehr, sehr viel Potenzial gehabt, mal in die WWE-Shows zu kommen und dann auch Tag-Team-Champion zu werden, weil es auch mal wieder was komplett Neues war. Schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt, aber mit Conor O'Brien, der jetzt wahrscheinlich bald einen neuen Tag-Team-Partner zur Seite bekommt, nämlich Rick Victor, vielleicht baut man da wieder eine neue Ascension auf. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Conor O'Brien ist zwar nicht der beste Ring-In-Worker, aber sein Gimmick überzeugt. Und ich glaube, das wird dann auch in der WWE, wenn es dann auch, wenn er dann es auch in die WWE-Shows schafft, dann wird er auch es weit bringen. Ja, stimme ich vollkommen zu. Conor O'Brien hat ja ein bisschen auch darunter gelitten, dass sein Tag-Team-Partner entlassen wurde. War ja ein klasse Tag-Team. Mit Abstand das eins der besten, was ich in den letzten Jahren gesehen habe vom Charakter her. Auch alleine ist er als The Ascension recht gut unterwegs. Gefällt mir sehr gut, und das, was mit Rick Victor dann passieren wird. Ich bin gespannt, und wir freuen uns jetzt, glaube ich, alle nur noch auf die Wyatt Family in der WWE. Aber es gibt natürlich auch Wrestler von NXT, von FCW etc., die in die Main-Shows geholt wurden, aber es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so verdient hätten oder beziehungsweise auch sehr schlecht dargestellt werden. Gibt es Wrestler, also gibt es NXT-Talente, mehr oder weniger Talente, die hochgeholt wurden, aber es deiner Meinung nach noch nicht verdient hätten? Ja, also ich sag's mal so, man hat da so ein bisschen überreagiert gehandelt, wie ich finde. Also vor allem das mit Biggie Langston jetzt, das fand ich ein bisschen zu schnell aus meiner Sicht. Und auch wenn The Shield ein großartiges Stable ist und sie klasse eingesetzt worden sind, aber das war ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu schnell, weil man hat gerade NXT erst laufen lassen. Seth Rollins war gerade mal 3 Wochen NXT-Champion und dann bei der Survivor Series gewinnt er sofort den, gewinnt er nicht, aber er macht sein Debüt mit einem Stable, was dann halt Ryback angreift. im WWE-Titelmatch. Das war dann aus meiner Sicht da schon ein bisschen zu schnell. Das gleiche wie bei Biggie Langston. Ich weiß gar nicht, was der jetzt eigentlich hier für einen Zweck hat. Er hat einmal John Cena angegriffen. Er ist so ein bisschen mehr oder mehr der Bodyguard von Dolph Ziggler. Vielleicht auch bald nicht mehr. Das deutet sich ja so ein bisschen darauf hin, dass Langston wahrscheinlich bald face turnt. Was dann noch mehr, glaube ich, seinem Charakter, nicht gerade den Glanz verleiht, sagen wir es mal so. Langston ist schon so momentan, ich weiß nicht, also mir gefällt er noch nicht wirklich. Also vielleicht ändert sich das ja noch. Langston ist im Ring jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Er kann schon was, nur sein Charakter ist momentan, ehrlich gesagt, zum Kotzen. Er wird nicht so gut dargestellt, weil dieser frühe Push halt in die Main-Shows, glaube ich, wie gesagt, viel zu früh war. Und ich weiß nicht, wo es dann mit ihm weitergeht. Jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter zurückgesehen. Im letzten Jahr gab es ja auch welche, die dann von gewissen unteren Ligen nach oben geholt worden sind. Aus meiner Sicht auch ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, das Talent Ryback, wenn man es denn Talent nennen kann, wurde ja auch mehr oder weniger jetzt versaut, weil man hat ihn eigentlich erstmal so als Zerstörer da gesehen, war auch erstmal lustig anzusehen. Allerdings hat man das sehr, sehr früh zerstört, nachdem man ihm vor einer Woche hatte er eine Fehde mit Jinder Mahal und in der darauffolgenden Woche wird er als Number One Contender gegen CM Punk angekündigt, um den WWE-Titel. Und das war dann schon das Ende von Ryback, wie ich meine. Und ich weiß nicht, warum die WWE letzte Zeit so viel Schrott produziert mit ihren Talenten, die sie hochholen wollen. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Aber sonst eigentlich, also das sind so die Ryback, Biggie Langston. Ryback ist zwar jetzt nicht von NXT, eigentlich ja doch als Skip Sheffield noch bekannt, aber so hat WWE sich schon ein bisschen mit manchen Wrestlern verscherzt. Und Ryback, Biggie Langston, wie gesagt, sind da so die zwei, die ich da so als zwei Flops bezeichnen kann. Ja, muss ich vollkommen zustimmen. Ryback innerhalb einem Jahr, noch nicht mal einem Jahr, ins Main Event hochgeschnellt mit fast keiner Niederlage. Dann hatte man Biggie Langston, der total total meiner Meinung nach schlecht ist und der kann wenig und da stimme ich ja eigentlich mit den beiden Persönlichkeiten schon zu. Aber es gibt jetzt, wie ich eben schon erwähnt habe, die neue NXT seit mehreren Monaten und man weiß ja, dass dort die Shows zusammengeschnitten werden, also ein Match von vorletzter Woche wird nach einem Match vom halben Jahr reingesetzt. Dann, das merkt man auch daran, dass in jedem Match neue Kommentatoren sind. Wie stehst du denn, oder wie siehst du diese Variante, dass diese Shows zusammengeschnitten werden? Ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum man das immer alles einen Monat voraus planen muss oder wie du halt schon sagtest, ein Match aus 6 Monaten dann nochmal in die aktuelle Show mit reinwirft. Also das irritiert doch so ein bisschen die Zuschauer, oder? Weil ich weiß nicht, warum. Dann stecken sie da mal, dann zeigen sie mal ein Match von Biggie Langston, der dann schon längst in den WWE-Shows ist und da noch NXT-Champion ist. Also das ist für mich alles ein bisschen irritierend. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für viele andere NXT-Zuschauer. Also warum die das immer einen Monat voraus, wie gesagt, planen müssen, muss man nicht jetzt unbedingt verstehen. Und da könnte man... Ja. Kurios. Jan? Ja, der Jan ist anscheinend kurz, ist die Verbindung hier abgebrochen. Leon, du bist noch da, ne? Ja, selbstverständlich. Das ist schön. Übrigens, der Storki ist gerade eben online gekommen und er wird um 19 Uhr, wir haben nämlich gerade 6:45, um 19 Uhr wird er bei uns zu Gast sein und mit uns das kurze Pay-Per-View-Tippspiel machen. Und wir warten jetzt erstmal auf den Jan. Wie sollen wir den jetzt überbrücken? Weiß ich nicht. Wenn du willst, kann ich zum ersten Mal was zu meinem neuen Projekt aus Not jetzt hier erzählen. Gerne. Ja, und zwar habe ich mich auch mal dazu entschieden, nachdem ich sehr, sehr lange treue Dienste geleistet habe, und das werde ich, das kann ich schon mal voraussagen, auch weiterhin tun, werde ich mich selbstständig machen, zusätzlich zu meinen Engagements bei Wrestling Replay und beim Kayfabe-Podcast, und ja, meinen eigenen kleinen Podcast auf die Beine stellen. Das Ganze nennt sich Outside the Ring mit dem Leitspruch We Watch It. Wir werden natürlich, also wir, das ist zum einen, das kann ich schon mal sagen, ich als Besitzer, und dann habe ich schon mal ein festes Teammitglied, das ihr auch alle kennt, das ist nämlich der Christian, der auch ab und an mal hier zu hören war und sicherlich auch noch sein wird, wenn er denn jetzt wieder mehr Zeit hat. Ab August stößt er dann zu mir hinzu, zum festen Team. Ja, natürlich immer auch mal regelmäßig, wenn sie denn Zeit haben, werde ich die Leute einladen, wie den Gleisi, wie den Jan, wie den Lenny, also daran wird es nicht scheitern, nur wenn ich jetzt hier die Leute ins Team hole, mit denen ich auch bei den anderen Podcasts im Team bin, dann macht das ja keinen Sinn, dann kann ich es auch Replay Wrestling oder so nennen, das wäre dann genau dasselbe. Von daher, man muss natürlich immer ein bisschen variieren, und dann gibt es eben regelmäßige Reviews zu den, ja, typischen Weeklies von Raw, eventuell SmackDown, TNA Impact Wrestling, den Pay-Per-Views von WWE und TNA, und zumindest die WXW-Veranstaltungen aus Oberhausen werden auch mehr oder weniger ausführlich reviewed werden, und dann schaue ich mir noch, dass ich mir noch ein paar, wie sagt man, investigative Projekte ausdenke, und da war die kurze erste Werbung auch schon vorbei, und der Jan ist offensichtlich wieder da, also hat das auch genau gepasst. Ja, Jan, du bist wieder da? Ja. Entschuldigung, mein Internet hat gerade nicht mitgespielt. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja, der Jan hat, der Leon hat gut überbrückt. Warst du ja mit deiner Antwort fertig? Ja, nur zum Abschluss vielleicht zu sagen, also man muss es ja, man kann, ich verstehe nicht, warum man das immer einen Monat, wie gesagt, vorausplanen muss oder Matches aus 3 Monaten nochmal mit reinstellen muss. Wie gesagt, das irritiert ja auch, wie du es gesagt hast, Kleisi, anhand der wechselnden Kommentatoren. Also warum muss man das immer einen Monat voraus kommentieren? Warum macht man es nicht wie Raw live? Also ich meine, die Superstars von NXT treten ja nur einmal pro Woche auf, also warum macht man es nicht so? Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, vielen NXT-Zuschauern. Und das ist eigentlich schade, weil man hat eigentlich richtig hochkarätige Matches immer, und auch die wenigen Promos sind recht gut durchweg. Aber das ist halt schon verwirrend, wenn man da sieht, dass das so zusammengeschnitten wird und man hat dann immer neue Kommentatoren etc. Das leidet schon ein bisschen runter, aber gut. Zum Beispiel auch vor 3 Wochen oder so, nee, vor 3 Wochen oder 4 Wochen hat... Ja, doch. Nee, doch. Vor 4 Wochen hat Sami Zayn gesagt, dass er sein erstes Match gegen Curt Hawkins haben wird. Das war aber dann, glaube ich, noch in der... War dann, glaube ich, erst 2 Wochen später gezeigt worden. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber naja. Okay, ich komme jetzt erstmal zu meiner letzten Frage. Vorerst letzten Frage. Und zwar, wir hatten ja vor dieser NXT auch noch NXT-Staffeln, wo der Sieger in die WWE... also einen WWE-Vertrag bekommen hat. Nämlich zum einen war in Season 1 Wade Barrett der Sieger. Ist er jetzt auch noch als Intercontinental Champion vertreten. Kawal, den man ja auch als Senshi bei TNA kannte. Leider hat es nicht geklappt mit ihm in der WWE. Caitlin, ja, Divas Championess, immer noch dabei. Und Johnny Curtis natürlich in der vorletzten Staffel, in Staffel 4. Jetzt ja als Fandango unterwegs. Und die Staffel 5 wurde ja nie abgeschlossen, kann man ja sagen. Da waren ja Titus O'Neil und Derek Bateman drin und Johnny Curtis war da auch noch dabei und alles Mögliche. Aber ein Abschluss war da nie vorhanden. Ja, aber erstmal, hast du damals schon NXT verfolgt und waren deiner Meinung nach die Sieger gerechtfertigt, und wie fandst du die NXT natürlich mit diesen verschiedenen Challenges auch? Ehrlich gesagt habe ich nur Teil der ersten Season damals geschaut, weil für mich immer noch die erste Season die allerbeste war, auch was daraus entstanden ist mit The Nexus, also das Stable hat mir ehrlich gesagt eigentlich recht gut gefallen, nur also der originale Nexus, nicht der New Nexus mit CM Punk. Das ist das einzigste, was Punk jemals in seinem Leben falsch gemacht hat, nämlich sich dem Nexus angeschlossen, weil das Stable, was er damals da aufgebaut hat, war kompletter Müll. Die zweite Season habe ich dann eigentlich nur so ein bisschen verfolgt. Mein Favorit damals war Alex Riley, weil der mir richtig gut gefallen hat. Nicht nur, weil auch sein Pro The Miz war, aber sondern auch von seinen ringerischen Leistungen hat er mir sehr gut gefallen. Cavall natürlich auch. Schade, dass der es nicht weit geschafft hat. Die dritte Season habe ich mir dann gar nicht mehr angeguckt, weil, naja, so eine Diven-Season hat mir dann überhaupt nicht zugesagt, weil da kaum jemand dabei war, der mich überhaupt interessiert hat. Also die Show hatte irgendwie überhaupt nichts Interessantes an sich, nur dass Caitlyn ständig sich gegen Vicky Guerrero ihr so ein bisschen die Stirn geboten hat, aber sonst war da auch überhaupt nichts Interessantes dabei. Vierte Season habe ich nur so ein bisschen nebendran angeschaut, das war auch eigentlich eine ganz gute, wie ich fand, mit Johnny Curtis als Sieger, aber auch nichts Interessantes, ehrlich gesagt, nur so ein bisschen. Und die letzte, naja, da habe ich überhaupt gar nicht mehr zugeguckt. Also da waren für mich dann überhaupt gar keine Charaktere mit dabei, die mich irgendwie überzeugt haben. Was kann ich zu den Siegern sagen, ob sie gerechtfertigt waren? Wade Barrett war definitiv als erster Sieger der NXT sind völlig gerechtfertigt, war der ganz klare Favorit. Und hat hier auch ganz klar verdient die Season gewonnen. Man sieht ja auch momentan, was mit ihm jetzt ist. Er ist in den WWE-Shows. Ja, er kommt. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, ob er auch gut rüberkommt. Er muss ja in letzter Zeit eigentlich mehr einstecken, als dass er austeilen darf. Ich sage mal nur, dass von vor Extreme Rules, glaube ich, oder einer der ersten Episoden nach WrestleMania, wo Triple H eine Promo gehalten hat, Wade Barrett dann rauskam und Triple H ohne Grund ihn in die Eier getreten hat. Oder in den unteren Regionen des Mannes, wenn man es so ausdrücken soll. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt so gemacht wurde, nur weil er seine Promo unterbrochen hat sieht man auch, was die WWE dann von Wade Barrett hält. Also ist momentan eigentlich schade, was mit ihm los ist. Der Mann hat Besseres verdient. Aus meiner Sicht ist er schon längst ein überfälliger World Champion. Hoffentlich kriegt er dann dieses Jahr auch mal seinen verdienten Push. Vielleicht ja schon bei Money in the Bank, wenn er eins der Money in the Bank Matches gewinnen darf, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein ganz großer Favorit, eins dieser Money in the Bank Matches zu gewinnen. Ja, Cavall war in der zweiten Season dann so ein bisschen die Überraschung, wie ich fand. Also ich hätte dann ja doch schon am Ende doch noch mit Alex Riley gedacht, aber Cavall hat aus meiner Sicht wirklich hier überraschend gewonnen. Aber was danach mit Cavall passiert ist, das war ja irgendwie dann auch totaler Bockmist, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Cavall fand ich eigentlich auch ehrlich gesagt ganz in Ordnung, fand ihn gar nicht mal so schlecht. Hat sich ganz gut präsentiert, nur er durfte halt keins der Matches gewinnen. Das fing ja damit dann, dass er sich erst für das Team SmackDown bei Bragging Rights qualifizierte. Dann den Platz an Tyler Rex verloren hatte, dann ein Match gegen Dolph Ziggler bekommen hat, weil er halt ja die NXT-Season gewonnen hat. Also ich weiß gar nicht, ob Cavall überhaupt mal einen Sieg bei einer bei seinen Auftritten gewonnen hat. Er wurde dann ja Mitte Dezember wurde er ja dann, glaube ich, entlassen oder ist selber gegangen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist schon schade, was mit Cavall passiert ist. War auf jeden Fall ein Mann, der hätte es vielleicht schaffen können. Nur die WWE hat mal leider Gottes nichts in dem gesehen. Ja, dritte Season, Caitlyn, kann ich nicht viel sagen. Momentan verkauft sie sich gut, aber hat mich, wie gesagt, überhaupt nicht interessiert. Aber verdient, glaube ich, hat sie es. Die vierte Season von Johnny Curtis gewonnen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Hätte eigentlich mit Brodus Clay am Ende gedacht oder mit Derek Bateman. Da gab es schon viele Anwärter, aber dass Curtis gewonnen hat, das war auch so ein bisschen überraschend. Ja, verkauft sich momentan als Fandango eigentlich ganz gut. Kommt gut beim WWE-Universe an. Mittlerweile geht er mir, ehrlich gesagt, auf den Sack. Also ich weiß nicht, so Dancer-Gimmicks halten sich bei mir nicht lange. Bei Brodus Clay damals war das schon ein großes Problem bei mir, weil er eigentlich mit Promos angekündigt worden ist, wo er als Monster dargestellt wurde und dann kommt er mit so einem bescheuerten Dancer-Gimmick da zurück. Also das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Bei Fandango war es was anderes. Fandango ist als Heel mittlerweile Tweener debütiert. Das war dann schon ein bisschen interessanter. Ist auch gut bei den Fans angekommen. Nur mittlerweile weiß ich nicht, wo man mit diesem Gimmick hin will. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate ziehen, aber ich denke mal, so am Ende des Jahres wird es jeden auf den Sack gehen. Fandango wird dann auch noch irgendwo in der Midcard rumschleifen und gegen irgendwelche Leute Matches bestreiten. Vielleicht darf er vielleicht einmal den Intercontinental oder den United States Titel halten. Aber sonst sehe ich in Fandango ehrlich gesagt nicht viel. Ja, was kann ich noch sagen zu dem alten NXT-Programm? Ich fand es zu Anfang gesagt gar nicht mal schlecht. Es war was Neues, nachdem ECW damals eingestellt wurde, fand ich gar nicht mal schlecht. Nur so bei der dritten Season fing es dann schon bei mir an diesem Programm zu zweifeln, weil wie gesagt, diese Diva-Season hat mir überhaupt nicht zugesagt. Die vierte Season ging dann ja noch halbwegs und dass man die letzte dann überhaupt nicht mehr fortgeführt hat mit einem Sieger, fand ich dann auch schon ein bisschen ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht an den Einschaltquoten, dass die nicht so hoch waren, dass man deswegen das alles eingestellt hat oder überhaupt keinen Sieger mehr herausgemittelt hat und dann nur noch irgendwelche, wie bei Raw und SmackDown halt nur noch so normale Weeklies zusammengestellt hat. Weiß ich nicht. Vielleicht lag, wie gesagt, vielleicht lag es an den Einschaltquoten. Aber auch das hat mich sonderlich nicht interessiert. Also die erste Season war gut, wie gesagt, die zweite war gut. Und danach ging es nur noch bergab für dieses Programm. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen die Aufbau-Shows. Und das finde ich ganz gut. Somit bekommen jüngere Talente ihre Chance, sich zu beweisen. Also das neue Programm gefällt mir definitiv besser als das ältere. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Aber dennoch stelle ich dir die dann halt jetzt nochmal, wenn du vergleichst mit Aspekten, die du gerade auch schon genannt hast, was dir denn dann wirklich besser gefällt, also die alte NXT oder die neue? Ja, also das mit den Pros, dass sie halt jüngere Talente trainieren mit diesen Challenges, das war ja, wie gesagt, zu Anfang ganz interessant, nur die Herausforderungen bei der alten NXT, bei den alten NXT-Episoden, die fand ich dann irgendwie manchmal dann auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, lächerlich, ich weiß gar nicht mehr, was das dann auch noch mit Wrestling zu tun hatte, das war irgendwie nur so eine, ja, irgendwie, wo sie dann Disziplinentraining machen mussten, also ich weiß gar nicht, was das mit Wrestling zu tun hatte, das habe ich dann schon so ein bisschen angezweifelt, mit diesen ganzen Challenges, jetzt hat man die jetzt nicht mehr, jetzt hat man halt nur normale Matches mit normalen Weeklies und natürlich auch ohne die Pros, ja, was mir so gefällt an der neuen NXT besser als an der alten, ja, es ist ja eigentlich genau wie das erste, nur halt, dass es jetzt keine Pros mehr gibt und ich, und das, wie gesagt, ging zwei Season lang gut, aber ab der dritten Season wurde es ehrlich gesagt dann nur noch beschämend. Vor allem, was mich so ein bisschen irritiert hat, dass zum Beispiel einige männliche NXT-Rookies von weiblichen unterstützt worden sind. Ich nenne mal jetzt auch den Fall Kaval, der wurde von Lay Cool trainiert. Da habe ich schon gedacht, wieso wird da Kaval von Dieven trainiert, die auch tausendmal schlechter sind als Kaval im Ring. Also Layla geht ja noch, Michelle McCool, naja, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Und auch in der Diva Season, dass AJ da von Primo trainiert wurde, naja, habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also das mit den Pros, wie gesagt, ging für die erste Season lang gut. Also vor allem, was ja nach der ersten Season herausgestanden ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber das wurde dann nach einer Zeit dann richtig langweilig. In der letzten Season ist das ja dann auch irgendwie total abhanden gekommen. Da sind auf einmal Pros weggegangen. Oder hier, also das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen irritierend. Und deswegen finde ich eigentlich momentan die neuere NXT besser, weil es so auch ein bisschen, wie gesagt, für jüngere Talente ist, sich zu beweisen, auch in Matches und nicht in diesen bescheuerten Challenges. Ja, also das finde ich im Gegenzug besser als in der alten NXT. Ja, es ist ja auch so, dass in der neuen NXT jetzt, es ist halt übersichtlicher, ne? Man hat, es ist halt wie, da kann man die Fäden auch besser ausüben, man ist an einem Ort immer und man hat halt die Standardfans dann in der Halle. Winter Park, Florida, so heißt der Ort, genau. Und da ist man dann halt immer und man hat die Standardfans und man kann die Fäden besser ausüben, ist immer an einem Ort, hat keine großartigen Reisestrapazen, zumindest nicht die Rookies, und ist halt für die Wrestler auch authentischer und für die diese kleinere Liga, kann man eigentlich schon sagen, NXT, ist das, glaube ich, auch besser, ne? Ja, definitiv. Also es ist ja wie bei TNA damals, die hatten ja auch nur ein Veranstaltungsort, nämlich in Orlando, Florida, da hatten sie auch nicht so viel Stress. Ich denke mal, das ist dann auch besser für die Rookies, wenn sie dann nur einen Standort haben. Da müssen sie, wie du sagtest, nicht immer überall ständig rumreisen. Ja. Kommt auch authentischer rüber. Mit dieser kleinen, was bringt es auch, wenn NXT vor SmackDown oder nach Raw oder vor Raw getaped wird und dann sind da oder auch wenn es allein getaped wird, was bringt's, wenn da 18.000 Leute in der Halle sitzen und keine Stimmung machen? Das ist doch viel besser, wenn da, ich weiß gar nicht, wie viel da sind, 1.500, 2.000 maximal, wenn überhaupt, das und die machen dann halbwegs gute Stimmung. Das finde ich viel besser. Ja, definitiv, kann ich mich anschließen. Also wer sich Superstars zum Beispiel manchmal anguckt, das wird ja vorher getaped, glaube ich, oder nachher, da sieht man schon, also da ist kaum Stimmung vorhanden bei diesen Shows. Also es muss nicht unbedingt nur an den Wrestlern liegen, aber die Crowd ist total lame. Auch bei den Matches, wenn der Pin gezählt wird oder wenn ein Wrestler gewonnen hat, dann kommt kaum Reaktion rüber. Auch bei der alten NXT hat man das gesehen. Also wenn da jemand mal gewonnen hat, da war gar nichts los. Also da hat sich überhaupt keiner irgendwie... kein Fan hat sich da irgendwie drauf gefreut oder hat den Wrestler ausgebuht, der gerade gewonnen hat. Da war gar nichts los. Also dabei hat jemand gewonnen, ganz überraschend, und die Halle war komplett still. Ja, also von daher ist das neue Programm tausendmal besser. Also besser als vor Raw und SmackDown zu tape. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leon hat seine Frage jetzt gestellt. Hast du noch weitere? Nee, wie so oft muss ich das mit Nein beantworten. Ja gut, wir sind auch genau 7 Uhr hier gerade, das heißt jetzt gleich ist der Storki auch schon dran. Ich habe nämlich auch keine Fragen mehr. Jan, möchtest du noch irgendwas loswerden, wissen, fragen? Nö, eigentlich ist soweit alles geklärt, denke ich. Okay, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns warst, bei unserer 100. Ausgabe. Das freut uns sehr, dass du mal wieder da bist. Bist ja auch öfters bei unseren Analysen dabei und wahrscheinlich die nächsten Male auch wieder mal. Immer wieder gerne. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Restwochenende und ciao. Ja, dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, das war der Jan und das heißt, jetzt ist Zeit für Payback-Tippspiel und wir haben auch nur noch einen Gast und das ist der Storki und den rufen wir doch unverzüglich an. Und dann sind wir gleich auch eigentlich schon fertig mit unserer Runde. Hatten jetzt 5 Gäste schon, einer kommt noch. Und der 6. Gast ist nun auch da und es ist auch gleichzeitig der letzte Gast und wir begrüßen den Storki. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen. Ach nee, 100 Folgen. Ja, vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, wir können starten. Ja, gerne doch. Und zwar mit dem WWE Payback-Tippspiel. Morgen Nacht fängt es an, ist gut. Geht's los am 16. Juni 2013 aus der Allstate Arena in Chicago. Und es gibt eine Pre-Show. Sollte ja eigentlich Kickoff heißen, aber wurde bei SmackDown auch schon wieder in Pre-Show umbenannt, komischerweise. Echt? Ja. Ah, das hatte ich nicht mitbekommen. Und das Match heißt Sheamus gegen Damien Sandow. Erstmal, wie findest du diese Match-Ansetzung für die Pre-Show und wer wird gewinnen? Total interessant. Das ist natürlich die vierte des Jahres, muss man schon sagen, für Sheamus. Einfach aus dem Hintergrund, dass er endlich mal gefordert wurde bei den verschiedenen Sachen, die da Damien Sandow gemacht hat. Nein, mal ehrlich, also bin nicht so ganz mit einverstanden. Also ich weiß nicht, ich fand diese Segmente, die es da gab, anfangs ganz interessant. Ich glaube, das erste Mal war das mit diesem Hütchenspieler, wo Damien Sandow halt eben Sheamus mal herausgefordert hat. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so das Tolle gewesen, dass man da halt eben auch teilweise Segmente füllt, die irgendwie 15 Minuten lang sind. Nee, danke. Nee. Soll ich tippen? Ja, gerne doch. Sheamus. Einfach weil es Sinn macht. Einfach weil er der Face ist und es ist ja Kickoff oder Pre-Show oder wie auch immer. Ja, ich schließe mich da an. Sheamus gewinnt das Pre-Show-Match. Endlich hat man mal eine halbwegige Fehde in der Pre-Show. Gibt's ja nicht so oft. Naja, also Sheamus gewinnt laut Storki und mir. Und was sagt der Leon? Du wirst es kaum glauben. Ich sag dasselbe. Auch bin ich der Ansicht, es ist für eine Pre-Show eine positive Entwicklung, wenn man sieht, hier ist mal, ja, ob die Story gut ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten, aber zumindest ist eine Story vorhanden, das hatten wir in der Pre-Show bis jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, noch nicht, von daher sehe ich das, ganz abgesehen vom Inhalt der Story, der größtenteils, weil es bei SmackDown ist, sowieso an mir vorbeigegangen ist, sehe ich davon mal ab und, ja, wie gesagt, Sheamus gewinnt, eben weil es eine Pre-Show ist. Ich habe ja zwischenzeitlich, hatte ich ja gemeint, dass es gab ja so einen Satz, den Sheamus gebracht hat. Bei Payback, da also ich kann es nicht genau auf Englisch nach... I kick your head off oder so. Genau, I kick your head off. Da dachte ich, Mensch, deswegen haben sie es ja Kickoff genannt. Macht ja, dass sie es jetzt wieder umbenannt haben, ergibt jetzt für mich keinen Sinn, aber wir werden mal sehen, wie es dann am Sonntag dann letztendlich heißt. Aber ich erinnere an die SummerSlam 2012 Zeiten. Antonio Cesaro gegen Santino Marella hatte auch Fädenhintergrund und das war der Titelwechsel gleichzeitig gewesen. Also das war nicht so verkehrt damals, aber als die Anfänge der Pre-Show. Aber mittlerweile ist es halt eben nicht mehr so großartig. Ja, leider nicht. Aber das nächste Match ist auch überraschend. In der Divas Division gibt es eine Fehde, nämlich zwischen Caitlyn und AJ. Und die ist insgesamt gesehen eigentlich gar nicht mal so schlecht. War zwar zu erwarten, dass AJ oder Big E Langston hinter dem geheimnisvollen Verehrer stecken. Aber an sich war das ein guter Hype für das Titelmatch. Und ja, Caitlyn verteidigt ihren Titel gegen AJ. Was sagst du? Ich wieder als Erster. Mach mal den Leon. Würde mich interessieren, was ihr zuerst dazu sagt. Ja, okay. Ja, wenn du unbedingt willst, kann ich gerne machen. Also erstmal zur Storyline muss ich sagen, seit langer Zeit ist es mal wieder so, dass ein Diven-Match von der Storyline her wirklich höchst interessant ist und das ist was sehr, sehr Seltenes, denke ich. Könnte ich mich nicht auf Anhieb an eins erinnern aus näherer Vergangenheit, wo das auch so ist, aber das ist jetzt auch egal. Ich denke, das Match hat auch von der Besetzung her Potenzial, ähnlich gut zu werden wie jetzt dieses Last Knockout Standing Match von Slammiversary, aber es leidet sehr darunter, dass mich diesen Matches im Generellen nicht so interessieren. Ich meine, ich werde mir das wohl angucken und bin da auch sehr, sehr offen für, weil ich eben genau dieses Potenzial der beiden Diven erkenne und somit auch sehe, dass das Match gut werden kann. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Und letztendlich kommen wir mal zu meinem Tipp. Ich denke, Caitlyn wird hier noch einmal den Titel verteidigen und dann zögert man die ganze Fehde insofern heraus, dass dann spätestens beim nächsten Pay-Per-View, das wäre Money in the Bank, der Titel zu AJ wechselt. Ja, genau das würde ich nämlich auch sagen, dass weil AJ hat ihre erste Titelchance in ihrer Karriere bei der WWE am morgigen Abend oder in der morgigen Nacht und ich glaube nicht, dass sie die schon gewinnen wird. Caitlyn oder Caitlyn wurde bei Raw verarscht, auf gut Deutsch gesagt, stand dann als die Blöde da. Das bedeutet meiner Meinung nach, laut WWE-Logik, dass Caitlyn dann eigentlich das Match gewinnen muss und AJ wird dann bei Money in the Bank spätestens, wie Leon schon gesagt hat, denke ich, Divas Championess werden. Und ich denke mal, man wird dem Match 8 bis 10 Minuten auf der Card sogar geben. Das hat man ja öfters bei Divas Matches auf den Pay-Per-View-Cards. Und es könnte eigentlich ein recht gutes Divas-Match werden. Caitlyn generell eine gute Wrestlerin. AJ hat sich auch enorm verbessert. Und ich freue mich eigentlich auf das Match und sage, dass Caitlyn dieses Match für sich entscheiden wird. Ja, das sind gute Tipps von euch. Aber ich finde es deswegen so interessant, was ihr so tippt, weil es gab ja, also eigentlich ist diese kurze Geschichte, die jetzt entstanden ist, durch diese heimliche Verehrer-Geschichte und die Battle Royale, die ja AJ gewonnen hat, das ist ja eigentlich nur der eine kleine Teil dieser Fehde. Die Sache ist ja, die sind ja schon so lange befreundet, die beiden. Und da gab es ja mal seit letztes Jahr, seitdem AJ quasi crazy ist, seitdem man das sozusagen immer mal wieder in den Schoß gebracht hat, gab es ja immer mal wieder aneinander wo sie aneinander geraten sind, die beiden, und grundsätzlich halt eben beide Best Friends, auch ja eigentlich wirklich so, wie, also im Privaten auch. Und das ist eigentlich ja der wahre Hintergrund hinter dieser Story. Und deswegen finde ich ja diese Fehde wirklich sehr, sehr interessant. Eher weniger wegen dieser Geschichte, die jetzt am Montag da aufgelöst wurde. Das war so, ja, sozusagen das i-Tüpfelchen. Vor allen Dingen, das war wieder sehr interessant, als dann Big Langston da rauskam und so. Das fand ich ganz lustig. Ich denke aber, dass AJ gewinnen wird mit dem Black Widow. Also sie hat ja diesen schönen neuen Submission-Finisher, den ich ja äußerst interessant finde, von der Position auch. Ich denke mal, da werdet ihr mir zustimmen, ihr beiden. Gehe ich mal ganz stark, natürlich, ganz stark davon aus. Ich denke mal, AJ wird gewinnen. Und vor allen Dingen, ich fand es auch ganz interessant, dass ihr gemeint habt, dass es die erste Fehde ist seit langem. Könnt ihr euch nicht daran erinnern, dass es mal letztes Jahr so eine total spannende Fehde gab, als Caitlyn auch aus Versehen diese Battle Royale gewonnen hat, die eigentlich Eve gewinnen sollte. Oder wer sollte das gewinnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann Caitlyn backstage attackiert wurde. Das war doch, hallo? Ganz ehrlich, da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Ja, zwischenzeitlich wurde es ja sogar fast aufgedeckt, dass Teddy Long, der die Fehde. Der Attackierer war sozusagen, der backstage Caitlyn attackiert hat. Mensch, das war doch, das waren Zeiten letztes Jahr. Mit Eve Torres noch als der Beraterin von John Laurinaitis, ja, natürlich. Ja, so, nee, ich glaube John Laurinaitis nicht, aber als Beraterin von Booker T. Oder ja, so aber in Auftrag von John, nee, erst war es doch mit John Laurinaitis und als der rausgeschmissen wurde, dann für Booker T. Genau, und da gab es ja, war eine lustige Geschichte, vor allen Dingen, weil die keinen Sinn ergab und man das am Ende total lächerlich aufgeklärt hat. Aber nee, ich stimme euch zu, also es ist schon eine interessante Fehde. Aber lass mal weitermachen. Also wie gesagt, AJ ist mein Tipp. Tatsächlich, das AJ. Das ist notiert und wir machen direkt weiter und es geht um den United States Titel zwischen Kane und Dean Ambrose. Ich gebe dann einfach direkt mal meinen Tipp ab. Ich denke, dieses Match wird im Opener sein. Kane gewinnt durch Disqualifikation. Dean Ambrose verteidigt den Titel. Also da The Shield, Roman Reigns und Seth Rollins Kane attackieren werden. Und dann kommen noch Daniel Bryan und Randy Orton heraus. Und direkt im Anschluss gibt es dann das Tag Team Match zwischen The Shield und Daniel Bryan und Randy Orton. Also mein Tipp ist Kane durch Disqualifikation. Ja, ich mach mal direkt weiter. Weiß ich gar nicht, ob das im Opener steht, würde Sinn machen. Denke ich, wenn man mal guckt, was sonst auf der Karte ist und was da für potenzielle Möglichkeiten in der Kategorie Aftermath stehen, halte ich das für sinnvoll, das im Opener zu booken. Ob hier es eine Shield Interference geben wird, da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke nämlich, dass, ja, wobei, ich halte alles für möglich, aber bevor ich mir jetzt hier drei Möglichkeiten auf einmal ausdenke und dann nicht weiß, welche ich nehmen soll, bleibe ich einfach bei der, die ich schon seit 2-3 Tagen habe, nämlich dass Dean Ambrose ganz normal nach seinem Finisher hier, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist auf jeden Fall cool, dass er nach diesem Finisher gewinnen wird. Headlock Driver heißt er. Genau. Ja, ich finde es schwierig. Ich muss ganz ehrlich sein, ich finde es schwierig. Warum? Man hat ja zwar Dean Ambrose jetzt den Titel gegeben, aber eigentlich nur daraus resultierend, dass ja Dolph Ziggler verletzt war und deswegen Big E Langston nicht den Titel bekommen hat. Ne? Also da gab es ja sozusagen diese News, dass eigentlich Big E Langston den Titel bekommen sollte, aber Dean Ambrose den bekommen hat. Jetzt wird ja damit spekuliert, dass Dean Ambrose eine Fehde gegen Rey Mysterio bekommen soll, was ich irgendwie total lächerlich finde. Aber irgendwie muss ja Kane aus der ganzen Geschichte eigenermaßen glimpflich rauskommen. Also Tag Team Titel verloren, jetzt so eine Geschichte halt eben, wenn er die hier verliert, wieder gegen Dean Ambrose. Ei, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und Kane hat schon unglaublich lange kein Einzeltitel mehr gehabt. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass es tatsächlich so sein wird, dass Kane den Titel bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel Hoffnung ist, aber vielleicht irgendwie so ein Gong vom Undertaker, der den Ambrose verwirrt, Kane dann den Tombstone Piledriver auspackt und dann das Ganze dann tatsächlich für sich entscheidet. Würde das Ganze natürlich aufpeppen, wäre richtig cool, aber nicht, dass Kane gewinnt. Klar, ich bin natürlich Belief in the Shield. Deswegen, Mensch, ich sag mal, ja, ich muss ja gegen euch gewinnen hier im Tippspiel. Ne? Es geht ja auch hier um etwas, denke ich mal. Ne? Deswegen sage ich mal Kane. Dadurch mache ich die Punkte. Okay. Also Kane auf ganz normale Weise und Titel gewinnen. Ja. Mach mal. Mach mal Kane. Okay. Also ich habe ja schon auf AJ getippt. Da sind quasi meine zwei outstanding Tipps. Dadurch gewinne ich hier das Tippspiel. Okay. Gut, wir bleiben einfach mal beim Schild, denn Roman Reigns und Seth Rollins treten gegen Randy Orton und Daniel Bryan an. Ganz einfach meine Theorie. The Shield gewinnt, Randy Orton wird gepinnt. Das reimt sich sogar. Daniel Bryan macht sich über Randy Orton lustig oder beschwert sich bei ihm, dass Randy Orton tatsächlich das schwächere Glied sei. Und im Ring gibt es dann noch den Heel-Turn von Randy Orton endlich, indem er Daniel Bryan nochmal ein RKO verpasst und eventuell Kane, wenn der dann nochmal rauskommt. Ja, das ist auch die Theorie, die ich schon seit unserer letzten Raw-Analyse vertrete. Das weißt du ja. Von daher brauche ich da nicht viel zu sagen. Ich bin derselben Ansicht auch mit demselben Geschehen nach dem Match. Ob da Kane jetzt bei ist, weiß ich nicht. Und eben aufgrund dieses, ja, ich halte es für wahrscheinlich aufgrund dieses Heel-Turns, denke ich, sollte man das Match nicht gerade am Anfang des Pay-Per-Views bringen, weil so ein Randy Orton Heel-Turn, der zieht doch schon wieder einiges an Heat. Von daher würde ich das als drittletztes Match andenken oder so. Aber das ist ja jetzt auch eher zweitrangig. Das Schild gewinnt Orton Turn Heel gegen Daniel Bryan. Und dann haben wir doch alle was zu feiern. Mhm. Sehr schön. Ich sag ganz einfach, believe in the Shield. Ich weiß jetzt nicht, ob Heel-Turn oder nicht Heel-Turn. Man hat es ja schon bei SmackDown vor zwei Wochen oder vor einer Woche angedeutet. Ich finde es schade, dass Daniel Bryan kein Einzelmatch bekommt bei dem Pay-Per-View, obwohl er jetzt ja halt eben so gestärkt dargestellt wurde. Aber macht natürlich auch Sinn, dass er trotzdem noch ein Tag-Team-Match bekommt, um diese schwächeres Glied-Geschichte weiterzuführen. Ich sag aber trotzdem, Shield gewinnt. Wo das Match steht, weiß ich nicht. Also ich freue mich sehr drauf, einfach The Shields Musik zu hören und die beiden als Tag Team Champions zu sehen. Wieder, also quasi gewinnen. Das wäre cool. Würde mich freuen. The Shield. Auf jeden Fall sind wir alle der gleichen Meinung. Und wir kommen zum Intercontinental-Titel zwischen dem Champion Wade Barrett, The Miz und Curtis Axel. Ja, eigentlich sollte ja noch... Da. Das ist immer anstrengend, diesen Namen auszusprechen. Dabei sein aber doch der ehemalige Johnny Curtis hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, was ihn daran hindert, so jetzt habe ich es, bei Payback aufzutreten oder anzutreten, deswegen ja Curtis, Axel, Schweiß, Axel dabei. Und nach wie vor ist meine Theorie, dass Wade Barretts Titelverteidigung am unwahrscheinlichsten ist, wäre der ehemalige Johnny Curtis dabei gewesen, hätte ich gesagt, The Miz gewinnt den Titel. Jetzt sage ich, dass Curtis Axel den Titel gewinnt, da der Mann so hoch gepusht wird schon. Und ja, deswegen würde ich sagen, der Mann muss eigentlich Titel gewinnen, weil Niederlage ist Niederlage und so früh schon eine Niederlage auf seinem Konto, das ist nicht so vorteilhaft für ihn. Deswegen sage ich, Curtis Axel wird Intercontinental Champion. Ja, Curtis Axel gewinnt, weil er bisher immer gewonnen hat und gerade in einem Titelmatch, wenn er da nicht als Sieger hervorgeht, denke ich, schwächen das ungemein, nachdem er jetzt, ja, auf die Art und Weise kommt es ja nicht an, nachdem er jetzt gegen John Cena zweimal gewonnen hat und gegen Triple H, wenn man es vernünftig mitzählt, dreimal und das in derselben Woche zweimal, macht es eigentlich für mich nur Sinn, wenn er hier nach dem Match als neuer Intercontinental Champion hervorgeht. Wenn er nicht gewinnt, dann muss ja eigentlich irgendwas passieren und das wird dann wohl eine Triple H Interference sein, aber weil ich das bezweifle, dass Triple H sich da zeigt, steigert das gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für die Variante, zumindest meiner Meinung nach, dass Curtis Axel gewinnt und deswegen ist das auch mein Tipp. Kennt ihr dieses, es gibt so diese Wrestling-Memes, oder? Jo. Die kennt ihr, ne? Jo. Es gibt es gibt zwei Memes, die finde ich ganz lustig, die habe ich mal vorhin gegoogelt gehabt. Es gibt eins, da zeigt Jericho eine Null. Das ist quasi diese Geschichte, also so eine Bewertung. Da steht Curtis Axel, Axel Curtis, doesn't matter. 0 von 10. Das finde ich ganz interessant. Und dann finde ich interessant, so perfect. He wins by disqualification in a no DQ match. Ne? Also die Anspielung auf, ihr wisst schon, ja, das Match bei Raw. Tja, ne, also ich finde, ich mag ihn nicht. Ich mag diesen Charakter nicht. Einfach, für mich ist er noch Michael McGilligilly-Cutty, wie Santino Marella immer gesagt hatte in seiner Santinos Foreign Exchange YouTube-Show. McGilligilly-Cutty, wo er den Bart ja nicht anfassen durfte. Genau, das ist für mich noch Curtis Axel. Also so einfach nur ein Santino Marella Sidekick. Mehr ist er echt nicht. Also ich mag das nicht. Ich mag ihn nicht. Paul Heyman ist cool. Ich fand auch das Match gegen Chris Jericho fand ich recht cool. Aber nee. Nö. Ich sag, Wade Barrett verteidigt. Nee, das ist auch ein Outsider-Tipp. Nein, Ich muss sagen, Curtis Axel gewinnt, aber ich will nicht, dass er gewinnt. Aber ich sag trotzdem, dass Curtis Axel gewinnt. Okay. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Na gut. Ja, zu Leons Sache mit dem Triple H Interference, wo ich sage, ich glaube nicht, dass sich Triple H das geben wird und extra bei einem Pay-Per-View wie Payback rauskommen wird. In so Ja, sagte ich ja auch. Deswegen sage ich ja, steigert ja die Wahrscheinlichkeit, habe ich am Ende gesagt, glaube ich auch nicht. Aber halte ich dennoch für möglich. Glaubt das nicht, Kleisi, Mensch. Also ich. Also ich glaube das sogar, dass das Triple H da irgendwie auftauchen wird. Vielleicht wird der via Titan schon eingeschaltet und. Es gibt. Das Problem ist, es gibt so viele Möglichkeiten von Leuten, die irgendwie eingreifen könnten bei den verschiedenen Matches. Also bei The Shield, klar, dann immer die jeweiligen Partner oder Gegner. Dem Match hatten wir ja eben gerade gesprochen. Was hat man denn gesprochen gehabt? Okay, wir sprechen gleich noch drüber. CM Punk gegen Chris Jericho, irgendein weiterer Paul Heyman-Guy, der da eingreift. Bei diesem Match könnte Triple H eingreifen. Dann gibt es, ja gut, das Championship-Match. Werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Da könnte auch vielleicht einer eingreifen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es ist verrückte Welt. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen machen wir auch gleich mal verrückt weiter mit dem World Heavyweight Titel Match Dolph Ziggler gegen Alberto Del Rio. Mein Tipp ist da, Dolph Ziggler verteidigt. Ich glaube, Leon hat die gleiche Variante, nämlich, dass Dolph Ziggler bisher Entschuldigung, noch kein einziges Mal seinen Titel verteidigt hat und deswegen sich gar nicht so als Champion beweisen konnte. Dann war er jetzt mehrere Wochen durch seine Gehirnerschütterung verhindert. Und was soll auch Alberto Del Rio jetzt wieder mit dem Titel? Ich glaube, da würde einem nichts Großes einfallen mehr, da dieser Mann vor kurzem den Titel noch hatte. Also ich rechne zu 100% eigentlich mit einer Titelverteidigung seitens Dolph Zigglers. Ja. Schließe ich mich an. Also brauchen wir nicht großartig drüber quatschen. Ich glaube, das ist einfach nur, dass die Story jetzt endlich beendet wird. Ich meine, Alberto Del Rio hat ja noch einen Rückmatch verdient. Hat er nicht bekommen bei Extreme Rules, weil Dolph Ziggler nicht konnte. Deswegen hat man ja ein Number One Contenders Match gemacht. Endlich ist Jake Swagger weg. Komplett weg, hoffentlich für immer. Und Alberto Rio jetzt auch hoffentlich erstmal weg. Magst ja, ich denke auch, dass Ziggler ver... Bitte? Magst du Jake Swagger etwa nicht? Nö. Ich habe ihn noch nie gemocht. Ich habe ihn noch weniger gemocht, als er dann zurückkam. Ich habe ihn dann noch weniger gemocht, als er dann zurückkam mit diesem... mit Santa Claus. Ich muss übrigens meine Theorie mal kurz aufrollen. Ich weiß, wir haben nicht so lange Zeit, aber ich muss da aufrollen. Ihr könnt euch erinnern, Raw zu Weihnachten, da wurde ja der Weihnachtsmann überfahren. Ja. Ganz grau. Das ist, also man hat es ja nie aufgelöst, wer dieser Weihnachtsmann ist. Man hat nur am Ende gezeigt, der Weihnachtsmann war dann sozusagen, hat dann mit seinen Füßen so rumgewippt da im Arztzimmer, hinter, also Backstage bei Raw. Man hat aber nie aufgeklärt, wer das genau ist Man hat das quasi nie aufgelöst, richtig. Ich bin mir sicher, Sepp Coulter ist der Weihnachtsmann von Raw. Und das klärt man irgendwann auf und dann gibt es eine Fehde Alberto Rio gegen Jack Swagger 2.0 mit dem Weihnachtsmann. Aber hat man da bei der Ausgabe nicht gesehen, als der Santa Claus auf der Trage lag, dass das Mick Foley war? Am Ende kam ja auch einer raus, aber war das wirklich der? Ja, Mick Foley war im Weihnachtsmann-Kostüm und hat irgendwas mit Del Rio gemacht. Oder Del Rio hat ihn ja überfahren. Mick Foley war ja alles schon mal. Der ist Weihnachtsmann, wenn er Weihnachtsmann sein muss. Aber ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Na gut. Ja, wir werden es ja sehen. Also, Leon, wolltest deine Antwort, dein Tipp noch... Richtig. Nämlich, ich habe mir extra so eine schöne rhetorische Frage ausgedacht und dann kommt der Storki und unterbricht mich. Nee, kein Problem. Dolph Ziggler gewinnt und zwar mit der begründeten rhetorischen Frage, warum sollte Ziggler den Titel schon wieder abgeben? Denn er hat ihn ja noch nicht ein einziges Mal verteidigt. Ja, das lassen wir so stehen und geben, oder nicht geben ab, gehen weiter zum Best in the World Comeback. CM Punk trifft auf Chris Jericho, ohne dass CM Punk für dieses Match eingewilligt hat. Nämlich sein Manager Paul Heyman hat's gemacht. Somit sehen wir in der morgigen Nacht CM Punk gegen Chris Jericho. Ich habe da eigentlich gar keine so große Theorie. Die meisten rechnen ja mit einem Jericho-Gewinn und einem Faceturn von CM Punk. Ich sag einfach ganz schlicht und einfach, CM Punk ist gegangen, weil er die Niederlagen gegen The Rock und Undertaker nicht ver- dass er die noch verarbeiten, weil er sie noch verarbeiten musste. Jetzt kommt er zurück. Ich glaube nicht, dass man ihn dann direkt gegen Chris Jericho verlieren lässt. Zwar könnte dann der Split mit Paul Heyman kommen und der dazugehörige Faceturn eventuell. Aber ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Da, also ich denke, noch ein bisschen bleibt er bei Paul Heyman und somit denke ich, CM Punk besiegt Chris Jericho. Ja, ich denke, dass zum ersten Mal, glaube ich, haben wir nicht denselben Tipp. Kleisi, kann das sein? Moment. Nee, einmal hast du Dean Ambrose getippt und ich Kane. Ach, stimmt. Ja, also wie gesagt, dann tippen wir halt zum zweiten Mal verschieden, denn ich denke, dass Jericho gegen CM Punk gewinnt. Ich denke auch, das hat das Potenzial, zum Match des Abends zu werden. Und da setze ich dann auch mal in der Kategorie drauf, wenn das jemanden interessieren sollte. Nee, Spaß. Ja, Jericho wird irgendwie gewinnen, vielleicht mit ungewollter Interference von irgendeinem Paul Heyman-Guy oder sonst irgendwem, der da gerade ungünstig Backstage stand und rausgeschickt wird. Und danach wird CM Punk gegen Paul Heyman turnen und mit dem Carsten Schäfer-Deutsch es zu sagen, er turnt zum WWE-Universum. Und dann gibt es ja auch Leute, die so Doppelturn-Varianten haben und diese Doppelturn-Variante, die schließe ich einfach mal aus. Ich bin dran, ne? Ja, das ist auch wieder so eine Match-Paarung, wo ich mich natürlich drauf freue, klar. CM Punk, hallo. Aber ich überlege die ganze Zeit, weil ihr habt das gerade so schön aufgeklärt, Mensch, warum könnte CM Punk gewinnen und warum Chris Jericho? Ich glaube, warum sollte CM Punk, also ich stelle mal auch eine rhetorische Frage, warum sollte CM Punk sich vom besten Manager, der WWE zurzeit und ich glaube überhaupt im Wrestling zurzeit trennen? Das ergibt eigentlich wenig Sinn. Also das, ich weiß nicht, gab es das schon mal in der Geschichte und dann müsstet ihr mir das kurz sagen, dass sich irgendein Paul Heyman Guy von Paul Heyman abgewendet hat. Ihr beiden Wrestling-Verrückten. Ich glaube, also Brock Lesnar zumindest war ja eigentlich bisher der einzigste vor CM Punk, soweit ich weiß, und der hat sich nie abgewendet. Und bei ECW, naja, es gab ja immer wieder so ein paar, ne? Also zum Beispiel RVD oder so, die waren ja auch alle, ja, Paul Heyman Guys. Big Show. Ja, gut. Big Show. Ja, selbst Undertaker mal. Also wirklich haben sie abgewendet, hat sich nie einer wirklich. Genau, abgewendet hat sich nie wirklich einer. Deswegen wird CM Punk auch nicht derjenige sein, der sich abwendet von ihnen. Warum sollte er? Deswegen, ich bin mir sicher, dass CM Punk abgefeiert wird wie sonst was. Das ist ganz klar. Das ist dort in der Nähe von Chicago. Also muss ich die übrigens korrigieren, Klasse. Das ist nicht direkt in Chicago, ne? Im Rosemont ist das ja. Ja, Rosemont, Chicago. Rosemont, Illinois, mein Gott. Rosemont, Illinois, genau. Und Chicago ist da ja so ein paar Kilometer, glaube ich, weit entfernt. Also nicht jetzt um die Ecke. Ja, passt schon. Natürlich ist es hier im Punks Heimatstadt, klar. Also davon gehen wir mal ganz stark aus, so wird es ja auch verkauft. Natürlich wird er abgefeiert. Es wird aber auch, glaube ich, Chris Jericho nicht unbedingt wenig Pops ziehen. Das wird ein gutes Match. Es wird der Co-Main-Event, wenn nicht sogar der Main-Event werden. Ich hoffe ja noch, dass sich irgendwie gestern Abend bei den WWE Live-Events in irgendwo, wo sie stattfinden, sich noch irgendwie John Cena oder Ryback verletzt hat, damit dieses Match das der Main-Event wird. Das wäre so geil. Naja, ich muss auf den Punkt kommen. Ich glaube, dass beide, also so an sich von WWE her, Face und Heel bleiben, und dass CM Punk bei seiner Rückkehr gewinnt. Bevor Curtis Axel in diesem Match da gescheckt wurde, gegen The Miz und Wade Barrett, hätte ich gedacht, dass er da als Ersatz für CM Punk kommt. Also, dass CM Punk einfach nur die Musik ertönt und dann Curtis Axel rauskommt oder so. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass einfach CM Punk gewinnt. Okay, also tippst du auch. Mit neuer Entrance-Musik. Das wurde ja aber wieder abgestritten. Nee, CM Punk hat es nicht abgestritten. Aber da wurde ja irgendwie von so einer Band gesagt, die sollte neuen Thema dem geben und die hat das abgestritten. Nö, CM Punk hat doch ein Interview zusammen mit der Band Rancid. Ja, die hat das aber auf Twitter vor ein paar Tagen abgestritten. Ja, okay, also abstreiten müssen sie es ja, damit es ja nicht öffentlich wird, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn CM Punk, der twittert ja aktuell wie so ein Verrückter über Eishockey und über sein ganzes Leben und Hashtag Subject to Block. Ne? Da ist er fleißig dabei, Leute zu blocken. Also CM Punk Twitter König 2.0. Und da hat er auch immer auch zwischendurch mal geschrieben, dass er halt eben sich über, also er hat quasi die Band erwähnt und hat halt eben dann sozusagen seine Lobeshymnen da in die Richtung ausgesprochen. Also ich gehe mal irgendwie davon aus, dass das wohl mit neuen Entrance-Theme sein wird. Wobei das, glaube ich, dann nicht den Effekt hätte, wenn Cult of Personality ertönen würde, dann würden, glaube ich, alle ausrasten. Ja. Wenn irgendwie irgendeine Musik ertönt, dann könnte es sein, dass es so einen kleinen Augenblick dauert. Also ein glitzerkleiner Augenblick, wo dann erstmal alle checken, ups, das ist hier im Punk, los geht's. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es der Theme Cult of Personality bleibt, weil der passt zu 100%, finde ich, aber wir werden sehen. So. Hm? Gut, dann kommen wir jetzt mal zum vermeintlichen Main Event, das Three Stages of Hell Match, Lumberjack Tables und Ambulance Match. Mein Tipp, ganz klar, John Cena gewinnt das Lumberjack Match 1-0, Ryback gewinnt das Tables Match 1-1 und das Ambulance Match gewinnt John Cena, bleibt WWE Champion und gewinnt 2-1. Ganz knapp, kurz, ich bin kein Fan von beiden und ja, großartig will ich zu diesem Match eigentlich gar nicht sagen. Ambulance-Match, muss ich kurz dazu sagen, hätte mir eigentlich gereicht. Das habe ich mir auch gewünscht. Aber Three Stages of Hell-Match, wo noch ein Lumberjack-Match inbegriffen ist, das ist für mich kein Three Stages of Hell-Match. Also hallo, Great Khali? Also ich freue mich allein deswegen, dass der Great Khali Main Event steht. Hallo? Bitte? Great Khali Main Event? 3MB in Main Event? Hallo, wann gibt es denn sowas? Bitte? Also das ist doch das Beste. Vor allen Dingen, das wird genial werden, wenn irgendeiner das Lumberjack-Match gewinnt. Danach müssen ja die Tables aufgebaut werden und die ganzen Lumberjacks müssen raus. Great Khali, der checkt ja nie, was abgeht. Das dauert ja immer bei ihm so ein bisschen. Ich glaube, der steht dann immer noch, also quasi beide denken, John Cena und Ryback denken, dass Great Khali ein Tisch ist. Also ich freue mich auf diesen Augenblick. Das wird dann genial. Dann gib mal direkt deinen Tipp ab. Also soll ich denn alle drei Stages tippen? Oder ja, das Matchergebnis? Ja, Matchergebnis und Sieger natürlich. Also wertest du quasi alles. Lumberjack-Match gewinnt Ryback. Okay. Tables-Match ja. Gewinnt John Cena. Ja. Durch ein, so, ihr kennt das ja, ne? So ein plötzlichen AA aus dem Out of Nowhere. Und Ambulance-Match gewinnt Ryback. Also 2-1 Ryback-Titelwechsel. Ryback gewinnt den Titel. Okay. Das ist auch wieder so ein Outsider-Tipp, aber ich muss ja hier euch gegen euch gewinnen. Mensch, das ist ja alles gut, das passt. Okay, gucken wir doch mal, was der Leon tippt. Ja, Kleine, du weißt das doch bestimmt schon. Was ich tippe, nehme ich genau dasselbe wie du, auch mit denselben Stages-Verteilungen beim Tour Stages of Hell-Match plus a Lumberjack-Match, wie ich so gerne sage, weil ich... Lumberjack-Match für eine Three Stages of Hell-Match kann ich das nicht vollnehmen. Aber mein Gott, es ist halt PG-Rating. Aber dennoch, dann hätte man lieber No-DQ-Match oder sowas machen sollen und nicht sowas. Finde ich nicht gut, das wollte ich nochmal betonen. Und dann gewinnt Cena das Lumberjack-Match unter den Augen des Great Khali JTG, der 3MB und noch weiteren netten Herren. da, Ryback gewinnt dann das Tables-Match. Wahrscheinlich mit diesem Shell-Shocked, irgendwie schafft er das schon, Cena da durch den Tisch zu hauen und dann kommt es zum Ambulance-Match, zum Final Showdown meine ich, und dann gibt's, ja, wer hätte es gedacht, wie schon beim Rumble 2011, glaube ich, war das, oder war es 12, ich glaube es war 11, wo es ja auch ein Ambulance-Match, nee, es war Elimination Chamber, so. Elimination Chamber 2012. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Wo es ja dann auch ein Ambulance-Match zwischen Kane und John Cena gab. Da gab es ja dann zum Schluss ein AA vom Krankenwagen und das wird es auch, wenn ich die WWE so kenne und ihre Unkreativität, wird es das auch diesmal geben. Also exakt dasselbe Finish und dann steht John Cena nachher auf dem Krankenwagen und freut sich, dass er den Titel verteidigt hat und dann freue ich mich natürlich nicht. Aber ich würde mich auch nicht freuen, wenn Ryback gewinnt, von daher gibt es eigentlich hier keine gute Lösung. Von daher, Cena gewinnt 2-1, verteidigt und dann schauen wir mal, dass der Titel so bald wie möglich nach Daniel Bryan wechselt. Ja, hoffentlich. Wäre auf jeden Fall eine schöne Lösung. Aber wir sind jetzt mit dem Tippspiel durch. Wir sind sogar um einige Minuten über der Zeit, aber gut. wir bedanken uns natürlich recht herzlich bei dir, Storki, dass du bei unserer 100. Ausgabe dabei warst. Ja, alles gut. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Obwohl es ja heute dann doch, zum Beispiel, wir sollten ja eigentlich schon vor Vor wie vielen Stunden wollten wir anfangen? Ich glaube vor exakt einer, glaube ich. Vor einer Stunde, genau. Also eigentlich hatten, das war ja, ja gut. Naja, passiert mal, ne? Aber gut. Ich wünsche euch alles Gute, sag ich mal. Also macht weiter. 100 Folgen sind respektabel. Das hoffe ich mal auch irgendwann zu erreichen mit meinen Projekten. Und ja, macht weiter. Ja, ich sehe ja immer eure Folgen, was ihr alles veröffentlicht. Also ihr macht ja zu jeder, zu allem macht ihr ja alles. Ja, eigentlich schon, ja. Nur nicht zu SmackDown. Achso, ja, ist mir noch nicht aufgefallen, aber... Eventuell irgendwann mal wieder. Jo. Aber naja. Gut, dann wünsche ich dir noch ein wunderschönes Restwochenende. Mhm. Und ja. Nochmal danke, dass du da warst. Alles gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, da ist der Storki auch schon weg und wir sind mit unserer 100. Ausgabe durch. Ist auch super gelaufen. Ja, sehe ich auch so. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei dir. Ja, kein Problem. Für deine Zeit. Und ich kann nur noch sagen, liked uns auf Facebook, Wrestling Replay. Folgt uns auf Twitter, @WReplay. Und besucht unsere Homepage, wrestling-replay.de.tl. Und ja, möchtest du noch kurz was sagen? Ja, selbstverständlich, aber... Ich werde nicht das sagen, womit du jetzt rechnest, denn es ist natürlich eine 100. Ausgabe, das gibt's nur einmal und das, was ich sonst immer sage, das gibt's jedes Mal. Von daher verabschiede ich mich heute nur formal von euch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wieder mit einer Payback-Review als 101. Ausgabe in eine neue Zeitreise quasi und dann gibt's auch wieder meinen speziellen Abschiedsgruß. Bis dahin, wir hören uns. Ja, so lassen wir es stehen. Bis dahin, bis Montag wahrscheinlich zur Payback-Analyse. Und danke, dass ihr zugehört habt zu Wrestling Replay 100. Ciao. Und bitte. Herzlich willkommen zur Wrestling Replay Nummer 63, TNA-Analyse vom 27.12. aus Orlando, Florida. Heute mit den Hosts Leon und Kleisi. Hallo. Ja, guten Abend. Ja, supi. Also vielleicht können wir sagen, wie ihr vielleicht schon... So, bringen wir mit an. Shit. Ist aber... der Scheiße. Wie später der Abend, so schlechter. Wir sind immer lustig. Aber also, sie hat zum Kochen gebracht. Oh. Es läuft besser, ne? oh Gott. Oh Gott. Okay, Norbert, mach weiter. Ja, womit denn? Ja, mit der Wieso ich? Ja, weil du das machen sollst. Du hast dich letztes Mal selbst eingeladen. Fängst du am besten vorne an? Scheiße! Oh, danke schön. Scheiße, ist das nur... Was war das? Das ist groß. Ich hab keinen Bock mehr, wa? Okay, wir haben es schon. Ja, schön, dass du da bist, jetzt darfst du da machen. Ich würde sagen, wir warten erst auf den Norbert. Oh, eigentlich so lustig daran? Oh ja, das ist gut. Du kannst es ja nicht. Nein. Wo es wirklich nicht mehr lustig ist. Ach, das kann ein bisschen dauern. Komm, willst du dich nochmal sagen? Wie hieß der Verein nochmal? So, Meidlicher Sportverein Duisburg 1902. Oh.